Kopfverletzung. Ja, 1, 2, hört man das? Wie ich schnaufe. Also, es geht weiter mit der Workshopsrunde zu der Konstitution von antimuslimischen Ressentiments, also der Fragestellung, ist das Rassismus, ist das Fremdenfeindlichkeit, Entschuldigung, ist das Xenophobie oder was ist das alles, worum wir uns die ganze Zeit so im Kopf machen. Hier neben mir sitzt der Georg Klauder. Der hat auch ein neues Buch veröffentlicht. Ich glaube, das bringt er direkt am Anfang in der Werbepause. Ja, ich versuche das nachher zu moderieren. Ich denke, es gibt bestimmt großen Debattenbedarf. Ja, wäre schön, wenn irgendwie das mit dem Reinrufen, das finden wir nicht so toll. Schließlich zeichnen wir immer alles mit, dann ist das nicht mit drauf und das verdirbt dann den Spaß nachher beim Anhören. Ja, Polemik kann man natürlich bringen, sollte auch vielleicht immer ein bisschen sachlich sein, sodass man einen Erkenntnisgewinn aus dem Ganzen ziehen kann. Und dann fangen wir einfach an. Ja, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, also weil ich den Vortrag etwas kurzfristig zusammenstöpseln musste. Ich war, wie gesagt, also von dem Buch, von dem jetzt die Rede war, war ich bis gestern noch damit beschäftigt und das hoffe ich, dass es nicht allzu holprig wird, der Vortrag. Also das Buch... Lauter? Okay, warte, so. Also Buch, das erscheint im Oktober, heißt Die Vertreibung aus dem Sarai, Europa und die Heteronormalisierung der islamischen Welt und wird sich eigentlich mit der Frage, also vor allem beschäftigen sozusagen, ob die Schwulenverfolgung in islamischen Ländern, ob das ein modernes Phänomen ist oder sozusagen, ob man da sozusagen das archaisieren kann, wie das in vielen kulturalistischen Diskursen gemacht wird. Und teilweise ist es auch hier der Schwerpunkt meines Vortrags, wobei es hier stärker um die Debatte in Deutschland gehen wird. Also mein Thema ist antimuslimischer Rassismus und zwar nicht der antimuslimische Rassismus von Rechtspopulisten oder Neonazis, sondern der antimuslimische Rassismus in der bürgerlichen Linken oder auch in der linken Szene, in der feministischen linksalternativen Szene. Ich denke, dass es da durchaus eine verwandte Struktur in der Argumentationsweise gibt zwischen Rechten und Linken. Wenn zum Beispiel Rechte sagen, also dass die christlich-abendländische Identität Europas durch Überfremdung gefährdet ist, dann argumentieren dann Linke stattdessen mit der modernen liberalen Gesellschaft ihren fortschrittlichen Werten, die durch den Ansturm archaischer, patriarchaler Kulturen sozusagen gefährdet sind. Also sozusagen die Werte, die da verteidigt werden, sind zwar andere, aber von der Struktur her ist da immer sozusagen etwas anderes, sozusagen eine Kultur, die sozusagen angreift oder eine Bedrohung darstellt. Und in linken Diskursen spielt dann das Thema Patriarchat bzw. Unterdrückung von Frauen und Schwulen eine zentrale Rolle. Und genau die Instrumentalisierung dieses Themas für antimuslimischen Rassismus, die möchte ich eigentlich in Frage stellen. Und zwar auch interessant, dass es da zu einem Paradigmenaustausch auch zwischen links und rechts kommt. Ja, was man daran sehen kann, dass am baden-württembergischen Muslim-Test, der 1. Januar 2006 in Kraft getreten ist und der eigentlich schon vorweggenommen wurde durch eine feministische Initiative, die 2003 gestartet wurde, nämlich die sogenannte Backlash-Initiative. Am 17. Dezember 2003 veröffentlichten eine Reihe von Vertreterinnen der feministischen, linken und bürgerrechtsbewegten Öffentlichkeit einen offenen Brief an die deutsche Bundesregierung. Also Autorinnen waren zum Beispiel Fricka Haug, die, glaube ich, das Argument mit herausbringt, also eine renommierte linke Zeitschrift, Helge Sander, eine Alt-68erin, Filmemacherin und hat auch mit die feministische Bewegung, die zweite deutsche Frauenbewegung in der Bundesrepublik mit begründet. Halina Benkowski zum Beispiel, ehemalige Sprecherin des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland, ist aus den Grünen ausgetreten wegen des Jugoslawienkriegs, also gehörte dem linken Flügel der Grünen an oder zum Beispiel auch Christina Schenk, die lesbisch-feministische Positionen in der PDS vertreten hat, oder Alexander Zinn, Berliner Pressesprecher sozusagen des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland. Also kann man sagen, halt schon also eine altlinke, bürgerrechtsbewegte Öffentlichkeit. Die hat einen offenen Brief an die deutsche Bundesregierung geschrieben. Und zwar geht es darum, da neben der mittlerweile üblichen Klage über das Kopftuch und die Unterdrückung von Frauen durch implizit muslimische Männer, umfasste eben diese Backlash-Initiative einen leicht umzusetzenden und billigen Vorschlag zur Modernisierung des deutschen Grenzregimes. Wer aus Ländern stamme, in denen Männer gegenüber den Frauen rechtlich privilegiert seien und in Deutschland ein Aufenthaltsrecht beantrage, habe zu unterschreiben, dass den deutschen Verfassungsgrundsatz der Geschlechtergleichheit akzeptiere. Zur selben Zeit erkenne er damit an, dass er bei Verstößen, also weil er sich sexistisch verhält zum Beispiel, sein Aufenthaltsrecht verwirke. Also das war ein konkreter Vorschlag sozusagen zur Modernisierung des deutschen Grenzregimes. Offenbar feiert der kolonial-feministische Versuch, die Geschlechterunterdrückung als, wie Judith Butler 1993 kritisch bemerkte, symptomatisch für eine wesentlich nicht-westliche Barbarei zu erklären, wieder fröhliche Urständ, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass der Feminismus des 20. Jahrhunderts kein auf den Westen beschränktes Ereignis mehr war. Länder wie Ägypten und die Türkei sind durch den weiblichen Kampf um Gleichberechtigung kaum weniger geprägt als Deutschland oder die USA. Also es gab auch in Ägypten und in der Türkei Frauenbewegungen, die für ihre Rechte eingetreten sind. Dies zeigt sich auch die Konsequenzen dieser Bewegungen zeigen sich beispielhaft auch im Bereich der höheren Bildung, wo das Ziel des gleichen Zugangs von Männern und Frauen in den letzten Jahrzehnten nicht nur rasche Fortschritte machte, sondern in 12 von 17 arabischen Staaten auch schon annähernd erreicht wurde und 4 sogar vollumfänglich. Eine im Rahmen des Arab Human Development Reports 2005 durchgeführte Umfrage unter der Bevölkerung von 4 arabischen Staaten, nämlich Marokko, Ägypten, Jordanien und Libanon, belegt außerdem, wie fantastisch und realitätsfremd die Vorstellungen von Binkowski und diesen Autoren der Backlash-Initiative sind, und zwar über muslimische Einwanderer sind. Danach betrachten 98% der Befragten, also vertraten die Meinung, dass Frauen bis hinauf zur Universität die gleiche Bildung genießen sollten wie Männer. 97% verurteilten zudem das Schlagen von Frauen und 95% waren der Ansicht, dass Frauen ihren Ehepartner selbst wählen sollten. Dass Frauen das gleiche Recht auf Arbeit hätten wie Männer, meinten immerhin noch 91%. Also es sind Zahlen, die so weit von den deutschen Verhältnissen jetzt auch nicht entfernt sind, was das Ideal von Geschlechtergleichheit angeht. Ob dieses Ideal nun verwirklicht ist, ist eine andere Frage, aber zumindest hat der Feminismus es geschafft, ein Ideal von Geschlechtergleichheit in arabischen Staaten durchzusetzen. Um die schreckliche Despotie der muslimischen Paschas gegenüber ihren Töchtern zu belegen, behaupten die Verfasserinnen des offenen Briefs unter anderem, Zitat, Mädchen dürfen, veranlasst durch deren Eltern und Verwandte, sich auf der Straße nicht frei bewegen, in den Schulen nicht am Sportunterricht teilnehmen, nicht am Sexualkundeunterricht, nicht an Klassenfahrten. Sie dürfen keine Freizeitangebote wahrnehmen oder als Erwachsene nicht die zur Verfügung gestellten Integrationsangebote annehmen. In der Zeit ging der Journalist Martin Spivak diesen Unterstellungen, die seit Jahren ungeprüft in Politik und Medien kolportiert wurden, einmal mit ein paar einfachen Anrufen nach und gelangte zu einem überraschenden Ergebnis. Zitat. Beim gegebenen Thema bietet sich als Beispiel Bremen und das Land mit den meisten Migrantenschülern in Deutschland. Doch überraschenderweise weiß die Behörde von nichts. Es gibt hin und wieder Vorkommnisse, aber die sind sehr selten, sagt Rainer Gause-Pohl nach Rücksprache mit den Fachleuten im Haus. Lediglich 2 Bitten um Freistellung vom Schwimmunterricht haben die zuständigen Abteilungen im vergangenen halben Jahr behandelt. Die Antworten der anderen Bundesländer, Baden-Württemberg, Zitat, kein übergeordnetes Problem, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern, Zitat, Einzelfälle, Schleswig-Holstein, nicht zu quantifizieren, Hamburg, Zitat, die größten Schwierigkeiten hatten wir mit christlichen Fundamentalisten, ähneln sich bis in den Wortlaut. Es ist bemerkenswert, mit welchen ungeprüften Mythen und erlesenen Ausnahmefällen die nationalfeministische Treibjagd gegen Migrantinnen legitimiert wird. Und auch wenn der Intervention von Benkowski und ihren Mitstreiterinnen zunächst wenig Beachtung zuteil wurde, zeigte sich schon 2 Jahre später, wie zukunftsträchtig dieser Vorschlag in Wirklichkeit war. So wurde im Januar 2006 bekannt, dass das baden-württembergische Innenministerium einen Gesprächsleitfaden für die Einbürgerung erstellt hatte, der Immigrantinnen aus muslimischen Ländern mit einem ganzen Katalog solcher Vorurteile zu Leibe rückte. Unter anderem ließ die CDU-Behörde fragen, ob der Bewerber meine, ein Ehemann dürfe seine Frau schlagen, wenn sie ungehorsam sei. Eine solche kuriose Form von Othering in einem Land, in dem 40% aller Frauen schon einmal körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt haben und jede vierte deutsche Frau erzählt, von ihrem Freund, Geliebten oder Ehemann regelrecht verdroschen zu werden. Also es ist eine merkwürdige Form, Leute sozusagen als andere darzustellen. Die mit Abstand meisten Punkte des Muslim-Tests konzentrierten sich auf das Thema Geschlecht. Zwei Fragen am Ende erkundigten sich aber auch nach der Einstellung des Bewerbers zu Homosexuellen. So hieß es etwa in Frage 30. Stellen Sie sich vor, Ihr volljähriger Sohn kommt zu Ihnen und erklärt, er sei homosexuell und möchte gerne mit einem anderen Mann zusammenleben. Wie reagieren Sie? In der Mehrheit vermutlich nicht viel anders als 80% der deutschen Männer, die 2001 in einer repräsentativen MNET-Umfrage angaben, dass sie auf ein eigenes lesbisches oder schwules Kind eher oder sogar sehr negativ reagieren würden. Also das ist sozusagen negative Reaktionen auf ein Coming-out. Das ist sozusagen die Standardreaktion, die Lesben und Schwule erfahren in ihrer Jugend. Also kein Wunder, dass die CDU diese schmuddeligen Homo-Fragen gut anderthalb Jahre später mit Rücksicht auf ihre christliche Klientel aus ihrem Fragebogen entfernte. Allerdings gab der österreichische Landeshauptmann Jörg Haider von der rechtsradikalen BZÖ wenig später bekannt, den Muslimentest aus Baden-Württemberg mitsamt gestrichenen Fragen zum Thema Homosexualität für das Einbürgerungsverfahren in Kärnten zu übernehmen. Bürgerliche und Faschisten mag vieles unterscheiden, die Themen Homophobie und Rassismus sind es offenbar nicht. Diese Überschneidung eigentlich von sozusagen bürgerlichen und faschistischen Ideologien, jetzt gerade beim Thema Homophobie, zeigt sich auch an dem bemerkenswerten Umstand, dass die CDU nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur den antihomosexuellen Paragraphen 175 zwei Jahrzehnte lang in seiner verschärften Nazi-Fassung konservierte, vielmehr bediente sie sich dabei auch derselben Begrifflichkeit wie zuvor die NSDAP. So hieß es 1962 im Regierungsentwurf eines Strafgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, also das unter Adenauer sozusagen Jargon, ausgeprägter als in anderen Bereichen hat die Rechtsordnung gegenüber der männlichen Homosexualität die Aufgabe, durch die sittenbildende Kraft des Strafgesetzes einen Damm gegen die Ausbreitung eines lasterhaften Treibens zu errichten, das, wenn es um sich griffe, eine schwere Gefahr für eine gesunde und natürliche Lebensordnung im Folge bedeuten würde. Wo die gleichgeschlechtliche Unzucht um sich gegriffen und großen Umfang angenommen hat, war die Entartung des Volkes und der Verfall seiner sittlichen Kraft die Folge. Also das ist sozusagen CDU-Politik bis 1969 gewesen. Eigentlich sollte man erwarten, dass Homosexuelle zu ihren ehemaligen Verfolgern auf Sicherheitsabstand gehen und sich einer Instrumentalisierung gerade durch diese Partei und noch dazu für den Zweck, anderen die Bürgerrechte vorzuenthalten, öffentlich verbitten. Doch nicht so der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, LSVD, dessen Berliner Pressesprecher Alexander Zinn den Muslimtest als richtiges und wichtiges Signal bezeichnete und die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg aufforderte, diese Verwaltungspraxis aus Südwestdeutschland zu übernehmen. Im Kampf gegen das anatolische Patriarchat gibt es offenbar keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. Um seine ideologische Annäherung an den rechten Flügel der Union zu legitimieren, greift der LSVD immer wieder die angeblich signifikante Bedrohung auf, die von türkischen Migranten für die körperliche Integrität deutscher Homosexueller ausgehe. Doch sobald Zinn versucht, diese Behauptung mit empirischem Material zu stützen, verwickelt er sich auf nur wenigen Seiten in unauflösbare Widersprüche. So ist, wie man den verstreuten Zahlen in seinem vom LSVD herausgegebenen Essay Clash of Cultures entnehmen kann, der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger bei homophober Jugendgewalt keineswegs größer, sondern sogar etwas geringer, als es ihrem Anteil an der Berliner Jugendgruppengewalt im Allgemeinen entspricht. Allein mit diesem Wissen im Hinterkopf sollte es einem schon komisch vorkommen, noch davon zu sprechen, dass türkisch- und arabischstämmige Jugendliche an dieser besonderen Tatform überproportional stark beteiligt seien. Das entscheidende Eigentor schießt sich Zinn dann allerdings durch seinen als Kassandra-Ruf gemeinten Hinweis, dass in den Berliner Innenstadtbezirken, in denen die schwul-lesbische Szene zu Hause ist, bald mehr unter 40-jährige Einwanderinnen als Deutsche leben. Denn wenn der demografische Anteil von Migrantinnen an der täterrelevanten Bevölkerung, nämlich unter 40-jährige Männer, in den tatrelevanten Kiezen, nämlich den Berliner Innenstadtbezirken, bereits kurz davor steht, die 50%-Marke zu überschreiten, wie kann dann ein vom Schwulenüberfalltelefon für Berlin errechneter migrantischer Täteranteil von 36,6% noch als Beleg dafür angeführt werden, dass bei homosexuellen Hassdelikten die Herkunft eine Rolle spielt? Es gibt also keine Statistiken, die irgendwie aussagen würden, dass es hier irgendeine Überrepräsentation gäbe. Noch problematischer ist allerdings, dass in diesem Kontext ein völlig eigener Ursachenzusammenhang für die Schwulenfeindlichkeit muslimischer Jugendlicher präsentiert wird. Ausgerechnet das fehlende Bekenntnis zu Werten wie, Zitat, Demokratie, Pluralismus und individuellen Freiheitsrechten soll es sein, dass die mangelnde Akzeptanz von anderen Lebensweisen erkläre. Gerade so, als hätten diese Verfassungswerte demokratische Staaten je davon abhalten können, Schwule wegen ihres anderen Lebensstils ins Gefängnis zu stecken. Allzu schnell vergisst Zinn, dass die BRD erst 1994 bereit war, auf ihren antihomosexuellen Strafrechtsparagrafen 175 zu verzichten. Und das keineswegs aus verfassungsrechtlichen Gründen, sondern weil der Staat aufgehört hatte, an den Zinn seiner eigenen Maßnahmen zu glauben. Dass Zinn nicht Deutschen ein Defizit an demokratischen Werten bescheinigt, die Homosexuelle in Wahrheit doch nie vor Verfolgung geschützt haben, ist aber auch in einer zweiten Hinsicht kurios. Es mag ja sein, dass die Türkei, aus der die Mehrheit der hier lebenden Muslime stammt, als Staat erhebliche Demokratiedefizite aufweist. Aber im Unterschied zu Deutschland sind homosexuelle Handlungen dort nicht erst seit kurzem, sondern schon seit über 80 Jahren legal. So, nächster Abschnitt, in dem ich mich um diese antipatriarchalen Ableitungsversuche kümmere, sozusagen mich mit denen beschäftige. Etwas seriöser scheint es zuzugehen, wenn Zinn sich der Auffassung des Sozialwissenschaftlers Michael Bocho anschließt, dass der soziale Konstitutionsprozess von Männlichkeit für die strikte Ablehnung von der Homosexualität wesentlich bedeutsamer sei als der muslimische Glaube. Doch im Unterschied zu Bocho ordnet er diese Männlichkeit archaischen Verhältnissen zu und benutzt sie, um türkeistämmige Deutsche zu Fremden zu machen. Nicht einmal die leicht ersichtliche Tatsache, dass fast aus jedem Film seiner in den 50er und 60er Jahren sozialisierten Elterngeneration die gleichen autoritär-patriarchalischen Werte sprechen, die heute vielen Einwandererfamilien unterstellt werden, hindert ihn daran, sie einem orientalischen Kulturkreis zuzuschlagen. Die Vorstellung, dass Antihomosexualität Ausdruck der Normen einer ländlich-bäuerlichen Herkunftskultur, das ist ein Zitat von Zinn, wäre, verdankt sich der grundverkehrten, aber in einer Schwulenbewegung seit den 70er Jahren nichtsdestoweniger hegemonialen Perspektive, homosexuellen Unterdrückung als vormodernes Relikt und oder als Nebenwiderspruch zur patriarchalen Herrschaft zu begreifen. Vordergründig verfügt diese These für Schwule über eine hohe lebensweltliche Plausibilität, dass sie regelmäßig die Erfahrung machen, aus Männergemeinschaften ausgegrenzt zu werden und die Denunziation als Tunte für viele nach wie vor den sensibelsten Punkten ihrer eigenen Selbstkonstruktion trifft. Allerdings ist diese Überschneidung von Heteronormativität und Machismo keine historische Konstante, sondern, wie Robert Connell in seiner vielbeachteten Studie Der gemachte Mann argumentiert, das Resultat eines Abspaltungsprozesses, den er etwas verspätet auf das Ende des 19. Jahrhunderts datiert. Zitat: Aus der Sicht hegemonialer Männlichkeit wurde das Potenzial für homoerotische Freuden aus der Männlichkeit vertrieben und einer abweichenden Gruppe zugeordnet, die symbolisch auf die Stufe von Frauen oder wilden Tieren gestellt wurde. Es gab nicht den entsprechenden Typus des Heterosexuellen. Heterosexualität wurde vielmehr zu einem unabdingbaren Bestandteil von Männlichkeit. Ganz offenkundig hat sich dieser Strukturzusammenhang von hegemonialer Männlichkeit und Homophobie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der europäischen Geschichte etabliert und kann nicht ohne weiteres auf andere Epochen und Räume übertragen werden, nur weil diese ebenfalls als patriarchal zu kennzeichnen sind. Mittlerweile ist die Erkenntnis verbreitet, schreibt Robert Connell an anderer Stelle, dass das soziale Geschlecht sich mit Faktoren wie Rasse oder Klasse überschneidet. Wenn es um das Verhältnis von Heteronormativität und Maskulinität geht, wird aus dieser Überschneidung allerdings noch immer schnell eine logische Unterordnung. Vom schwulen Aktivisten Mario Mieli, der in den 70er Jahren die Unterdrückung Homosexueller auf die Unterdrückung des Weiblichen im Mann zurückführte, bis zur Queer-Theoretikerin Judith Butler, die Heteronormativität als eines der Puzzle-Elemente im sozialen Konstitutionsprozess vergeschlechtlichter Körper betrachtet, ist die grundlegende Linie der Argumentation immer die gleiche geblieben. Homophobie sei nichts als eine Subdimension von Sexismus. Diese Analyse scheint allerdings nur dann Sinn zu machen, wenn man konsequent von Geschichte abstrahiert. Wie Robert Connell gezeigt hat, ist Maskulinität keine Kategorie mit einem immer schon feststehenden Inhalt. Was darunter firmiert, ist Resultat eines nicht linearen, von zahlreichen Verzweigungen geprägten historischen Prozesses, der stets auch miteinander konkurrierende und klassenspezifisch segregierte Formen von Männlichkeit hervorgebracht hat. So geht auch die hegemoniale Verkettung von Maskulinität und Heteronormativität auf das Bürgertum des 18. Jahrhunderts zurück und stellt nicht, wie Butler in ihrer Theorie der heterosexuellen Matrix behauptet, so etwas wie einen notwendigen inneren Konstitutionszusammenhang dar. Vielmehr war diese Verkettung eine historische Strategie, innerhalb der sich das Konzept der Maskulinität und der Zwang zur Heterosexualität gegenseitig stützten. Wenn Abweichler von den herrschenden Geschlechterrollen konsequent als perverse betrachtet werden, wirkt das auf die Erprobung femininer Verhaltensweisen ebenso eindämmend wie umgekehrt die Stigmatisierung von Zärtlichkeit zwischen Jungen als mädchenhaft noch immer das beste Mittel ist, ihnen diese Manieren abzugewöhnen. Trotzdem bricht die Norm der Heterosexualität nicht einfach zusammen, nur weil Männer beginnen, ihre weibliche Seite zu erforschen. Sebastian Scheele zeigt das sehr schön an der medialen Debatte um Metrosexualität, jener, Zitat, homophoben Modernisierung hegemonialer Männlichkeit, in der die Aufweichung maskuliner Distinktionsformen ausgeglichen wird durch eine umso stärkere Hervorhebung der eigenen Heterosexualität. Ein Befund, der nicht gerade neu ist. Bereits 1986 sagte der Homophobieforscher Gregory M. Herrick voraus, dass die Flexibilisierung von Männlichkeit und ihre Erweiterung um ein feminines Repertoire lediglich dazu führe, dass der Druck, seinen Status als heterosexueller Mann zu definieren, anstatt ihn einfach vorauszusetzen, sich wahrscheinlich in der nahen Zukunft verstärken werde. Die Folge ist dabei gar nicht so sehr eine wachsende Intoleranz gegenüber Schwulen. Die Tendenz geht nachweislich ins Gegenteil, sondern die gesteigerte Überwachung des eigenen Verhaltens im Dienste eines strikten heterosexuellen Identitätsmanagements. So konnte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zwischen 1980 und 1996 in ihrer regelmäßigen Wiederholungsbefragung eine Halbierung des Anteils 14- bis 17-jähriger Jungen feststellen, die zugaben, enge körperliche Erlebnisse mit dem eigenen Geschlecht gesammelt zu haben, und zwar von 10% auf 5%. Dass dies keine kurzfristige Schwankung, sondern einen lang anhaltenden Trend zu repräsentieren scheint, wird deutlich erkennbar, sobald man auf etwas ältere Studien zurückgreift. 1948 notierte beispielsweise Alfred C. Kinsey für die USA, dass fast jeder dritte Junge bis zum Ende seiner Teenagerjahre mindestens einmal aufgrund eines homosexuellen Ereignisses zum Orgasmus gelangt war. Als sich diese Zahl in den Studien der 90er Jahre nicht mehr annähernd reproduzieren ließ, wurden dafür allein methodische Fehler im Kinsey-Report haftbar gemacht, so als wäre es nicht möglich, dass sich in den dazwischenliegenden Jahrzehnten auch der Gegenstand selbst verändert haben könnte. Doch legt eine Längsschnittstudie der Abteilung für Sexualforschung an der Hamburger Uniklinik nahe, dass es sich hier tatsächlich um dramatische Veränderungen handelt, die sich ereignet haben. So gaben 1970 noch 18% aller männlichen Jugendlichen an, dass sie schon mal gleichgeschlechtliche zwischen 16 und 18 Jahren, dass sie schon mal gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen hatten. 20 Jahre später waren es nur noch 2%. Das sind also dramatische Formen von Heteronormalisierung, die eigentlich parallel sozusagen zu eigentlich der Aufweichung der männlichen Geschlechterrolle stattgefunden haben. Was den von Kinsey erhobenen Anteil von Jungen mit gleichgeschlechtlichen Orgasmuserfahrungen angeht, fiel dieser von 10% im Jahr 1970 innerhalb der nächsten 20 Jahre auf weniger als 1%. Interessant ist aber auch, was die Studie an parallelen Entwicklungen feststellte, im Wesentlichen nämlich die von der schwulen Bewegung so lang ersehnte Aufweichung alter Geschlechtergrenzen. So nähern sich, wie Gunda Schmidt resümierend feststellt, die jungen weiblichen Idealen immer stärker an, erleben sich dabei als weniger triebhaft, neigen dazu, ihre Sexualität zu romantisieren und können sich gut vorstellen, einmal nicht traditionelle Geschlechterrollen in einer Familie einzunehmen. Auch zur Homosexualität pflegen sie vordergründig eine liberalere ideologische Haltung, aber nur, Zitat, solange sie selbst damit nichts zu tun haben und davon nicht berührt werden. Zitat, so behauptet die überwiegende Mehrheit, dass sie ihre Freundschaft zu einem guten Freund nicht belasten würde, wenn sie erfahren würde, dass er homosexuell sei, setzen aber schnell hinzu, dass der andere nichts von mir wollen darf. Weiterhin reagieren Jugendliche gereizt bis gewalttätig auf Flirtversuche und Anmache homosexueller Männer. Also ich referiere das jetzt einfach mal, um die Strukturen darzulegen, wie eigentlich Homophobie in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ausschaut. Weil eben diese Konstruktion des Macho-Türken, sozusagen der homophob ist aufgrund seiner Maskulinität, will ich mal konfrontieren mit dem, was sich eigentlich in der deutschen Mehrheitsgesellschaft in den letzten Jahrzehnten ereignet hat. Für diejenigen Jugendlichen, die sich selbst als homosexuell definieren, bestehen die Folgen heute daher weniger in altbekannten Selbstakzeptanzkonflikten, die nur noch 19% aufweisen, als vielmehr in einem bohrenden Gefühl der Einsamkeit von 55% als Problem benannt. Dass selbst in der deutschen Hauptstadt, die doch für lesbisch-schwule Jugendliche viele Möglichkeiten alternativer Gesellung bereithält, noch immer zu erschreckend hohen Raten von Suizidgedanken, 60% aller lesbisch-schwulen Jugendlichen haben Suizidgedanken und 18% haben schon einen Suizidversuch hinter sich. Was nun die Idee angeht, dass türkische und arabische Männer Schwule und Transen attackierten, weil effeminiertes Verhalten in ihrer maskulinen Kultur als Verstoß gegen die Mannesehre gelte, so ist auch dies nicht ohne eine gewisse historische Komik. Denn immerhin waren die Köçekler, junge Männer in Frauenkleidung, ein prominentes Merkmal der osmanischen Gesellschaft, das in zahlreichen Miniaturen, Gedichten und Erzählungen verewigt wurde. In den türkischen Tavernen buhlten die Soldaten so sehr um ihre Gunst, dass Sultan Mahmud II. Um den gewalttätigen Balzkonflikten seiner Janitscharen-Truppen endlich Einhalt zu gebieten, die Auftritte der Köçekler Anfang des 19. Jahrhunderts untersagte. Tatsächlich gibt es keinen inhärenten Grund, warum sich die Vertreter hegemonialer Männlichkeit an der Präsenz von effeminierten anderen stören sollten. Viele männerdominierte Gesellschaften haben eine dritte oder sogar vierte Geschlechtskategorie in ihre Ordnung integriert, ohne sich von deren Angehörigen in irgendeiner Weise subversiv herausgefordert zu fühlen. Das ist erst dann der Fall, wenn Transvestiten etwas repräsentieren, was die Mehrheit der Männer schmerzhaft verdrängen und unter allen Umständen vermeiden muss. Die Gefahr, das eigene Begehren versehentlich auf einen biologischen Mann zu richten, versehentlich eine homosexuelle Objektwahl zu treffen. Transphobie setzt eine moderne, heteronormierte Version von Männlichkeit voraus. Boten traditionell patriarchalische Gesellschaften den Berdasch, also ich benutze den Begriff Berdasch, das ist ein ethnologischer Begriff für Angehörige sozusagen eines dritten Geschlechts. Boten traditionell patriarchalische Gesellschaften den Berdasch, einen, wenn auch oft subalternen Platz in der Gesellschaft an, müssen Transsexuelle ausgerechnet in der sich als genderegalitär begreifenden westlichen Welt nicht selten um ihr Leben bangen. Seit 1999 feiern amerikanische Transaktivisten jeden November einen Day of Remembrance, um all der Ermordeten zu gedenken, die ihre Community im zurückliegenden Jahr zu beklagen hatte. 2007 waren es wieder 11 Personen. Allerdings gibt die Unterscheidung zwischen westlicher und nicht westlicher Welt dabei immer weniger Sinn. Kolonisierte Männlichkeiten sind, wie Robert Connell betont, längst nicht mehr das Überbleibsel einer vermeintlich archaischen Geschlechterordnung, sondern in der Regel nur das lokalisierte Produkt eines erstmals weltumspannenden Gender-Regimes. Zitat. Global betrachtet stellt vor allem der Export der westlichen Geschlechterordnung in die kolonisierte Welt eine große Veränderung dar. Es spricht alles dafür, dass sich dieser Prozess noch verstärkt hat. Je vollständiger die kapitalistische Weltordnung wird, je mehr lokale Produktionssysteme sich in den Weltmarkt einfügen, umso mehr werden auch lokale Versionen der westlichen patriarchalen Institutionen installiert. Betroffen sind dann davon Firmen, Bürokratien, Armeen und Bildungssysteme. Also die Idee, dass sozusagen Männlichkeitsnormen sozusagen über Institutionen vermittelt werden. Diese Globalisierung hat, da sie auch den Feminismus im Gepäck trägt, sicher nicht nur Schattenseiten. Für die Berdasch allerdings bedeutet die Ausbreitung des Modells westlich heteronormierter Männlichkeit ohne Zweifel eine existenzielle Gefahr. Wie wenig Sympathie und Gnade sie dabei von jenen militant pro-westlichen Feministinnen zu erwarten haben, die sich weibliche Emanzipation vor allem von der Aufrüstung staatlicher Repressionswerkzeuge versprechen, zeigen die transphoben Ausfälle der deutsch-türkischen Islamkritikerin Necla Kelek. Zitat: In Pakistan hat sich eine besonders bizarre Bigotterie entwickelt, die der Hijras. Es sind Kastraten, sie kleiden und schminken sich wie Frauen, leben wie Parias in eigenen Kolonien und verdienen ihr Geld als Glücksbringer auf Hochzeiten mit Tanz und Prostitution. Zitat Ende. Bigotterie oder Scheinheiligkeit heißt es bei Wikipedia, ist Bezeichnung für ein unreflektiertes, übertrieben frömmelndes, dabei anderen Auffassungen gegenüber intolerantes und scheinbar ganz der Religion oder einer religiösen Autorität gewidmetes Wesen oder Verhalten. Womit sich die übrigens schon lange vor dem Islam existierenden Hijras eine solche Bezeichnung verdient haben könnten, ist unklar. Aber mit ihrem Aufklärungsfundamentalismus, der nichts gelten lassen kann, was nicht auch im Westen approbiert ist, rückt sich die Autorin selbst in die Nähe jener bigotten Bilderstürmer, die im April 2007, 3 Monate vor Keleks Artikel in der Welt, mit ihrer Kritik an den bizarren Traditionen Pakistans bitteren Ernst machten. Zitat: Den Quellen zufolge hat eine Gruppe von Taliban-Militanten nahe Abdul Kel mehrere Transvestiten-Tänzer zusammengeschlagen, ihre Köpfe kahl rasiert und ihre Musikinstrumente zerbrochen, als sie auf dem Weg in das Dorf Doda waren, um am Mittwochabend auf einer Hochzeit aufzutreten. Die Dorfbewohner entschlossen sich, Rache zu nehmen, indem sie eine Miliz aufstellten. Es wurden leichte und schwere Waffen eingesetzt und die Taliban feuerten während des Zusammenstoßes, der mehrere Stunden dauerte, auch mit Raketen zurück. Solidarität von westlichen Feministinnen haben die pakistanischen Hijras dagegen kaum zu erwarten. Ihr einziger Schutzraum sind ausgerechnet die von Kelek denunzierten patriarchalischen Strukturen der lokalen Dorfbevölkerung. Also mein nächster Abschnitt ist Homophobie und Modernisierung, und es geht darum, dass Homophobie eben auch als etwas Archaisches gedeutet wird, obwohl es sich eigentlich um ein modernes Phänomen handelt. Im Gegensatz zu der Art, wie die Debatte über muslimische Homophobie in Deutschland geführt wird, wissen türkische Schwule offenbar sehr genau, dass die kemalistische Synthese aus konservativer Sexualmoral, heteronormativer Männlichkeit und aggressivem Nationalismus weder etwas Orientalisches noch Vormodernes oder gar sonderlich Religiöses an sich trägt. So erklärt ein schwuler Mann aus der Türkei im Gespräch mit Human Rights Watch: Die Modernisierung kam so rasch, die Leute nahmen für sich in Anspruch, die traditionelle Kultur ganz und gar abgeschüttelt zu haben. Sie verwarfen alle osmanische Kultur und wurden über Nacht zu Kemalisten. Sämtliche Spuren homosexueller Erfahrungen aus der Zeit vor der Revolution wurden einfach als Teil der osmanischen Vergangenheit abgetan. Zitat Ende. Ein wenig erinnert die kemalistische Homosexuellenpolitik an die modernistische Vorgehensweise der russischen Bolschewiki, die 1917 ein faktisch inoperables Sodomiegesetz abschafften, um die Repression gleichgeschlechtlicher Liebe mit den Mitteln der modernen Psychiatrie und einer unterhalb des Gesetzes angesiedelten Normierungsgewalt umso eifriger voranzutreiben. Auch in der Türkei bedeutete die kemalistische Revolution durch ihre Übernahme des romanischen Rechts, und zwar in Form des italienischen Strafgesetzbuchs, dass einverständlicher Sex seit 1926 nicht einmal auf dem Papier mehr strafbar war. Aber die diskursive Rekonstitution gleichgeschlechtlicher Liebe als sexuelle Anormalität, das türkische Wort ist Cinsel Sapıklık, führte gleichzeitig zu einer nie gekannten Ausgrenzung des Themas auf sozialer, kultureller und intellektueller Ebene. Ein charakteristisches Beispiel dafür ist das 1968 erschienene Werk Divan Şiirinde Sapık Sevgi, auf Deutsch Perverse Liebe in der Divan-Dichtung, des Journalisten İsmet Zeki Eyüboğlu, eines der ersten, vorerst leider auch letzten Bücher, die sich in der türkischen Republik mit diesem bekannten kulturhistorischen Thema befassten. Es plädierte dafür, die osmanische Lyrik wegen ihres abartigen Charakters nicht als essentiellen Bestandteil des nationalen Literaturkanons zu betrachten und ihr einen geachteten Platz im Schulunterricht zu versagen. Daher verwundert es nicht, wenn ähnlich auch ein anderer türkischer Schwuler die hierzulande so verbreitete Perspektive zurückweist, antihomosexuelle Hassverbrechen seien auf die patriarchalischen Ordnungsvorstellungen innerhalb einer traditionell muslimischen Gesellschaft zurückzuführen. Zitat: Unter dem osmanischen Islam waren Passive krank, aber man musste auf sie aufpassen, aber man schlug und bepöbelte sie nicht. Schwulen klatschen, der Hass auf eine Sache namens Schwulsein ist ein Import aus dem Westen. Zitat Ende. Allein die nationale Bewegung Atatürks für die gegenwärtige Situation verantwortlich zu machen, greift sicher zu kurz. Dies würde die verhältnismäßig lange präkemalistische Modernisierungsperiode außer Acht lassen, die das sexuelle Gesicht des Osmanischen Reichs bereits Jahrzehnte vor dessen Untergang neu gezeichnet hatte. Ich muss mal kurz fragen, wie viel Zeit haben wir noch? Ist das... Okay, also dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Vielleicht, ich weiß nicht so genau, ob alle hier im Raum mit diesen Begriffen Heteronormativität und sowas was anfangen. Ja, wenn ihr Nachfragen oder Verständnisfragen habt, dann stellt die einfach. Ich glaube, die feministische... Ich habe jetzt auch den Vortrag doch zu Ende zu bringen, was ich wollte. Das war noch eine kurze Nachfrage, aber die Stoff... Ja, es kommt aber noch ein paar entscheidende Sachen für mich. Also ich wollte einen kleinen Exkurs dazu machen, weil ich das auch in der Ankündigung hatte, wie eigentlich also Homophobie im Rahmen eines Modernisierungsprozesses in der islamische Welt gelangt ist und nicht eben eine anatolische Tradition ist, wie das eben in diesen kulturalistischen Diskursen konstruiert wird. Machen wir noch so 15, 20 Minuten. Dann. Ja, okay, ich glaube, das schaffe ich auch bis dahin. Okay. Denn bis zum 19. Jahrhundert waren sich die Türken und Araber überhaupt nicht bewusst, für wie verabscheuungswürdig man im christlichen Europa die unter Muslimen so verbreitete Liebe zwischen Männern hielt. Deutlich wird diese Ignoranz, wenn man das Werk des 1810 verstorbenen türkischen Dichters Edrundu Fasıl studiert. In seinem prächtig illustrierten Manuskript Hubername widmet sich Fasıl der Frage, in welcher Nation die schönsten jungen Männer leben, wobei er vorgibt, mit seinem Wissen nur die drängende Neugier eines geliebten Freundes zu befriedigen. Und so schreibt er beispielsweise über die Griechen. Sowohl die Männer als auch die Frauen sind von bezaubernder Schönheit. Ihre Körper sind überraschend gut gebaut. Oh Allah, was für ein Augenschmaus, was für ein bedeutungsvoller Blick. Dieser Elfenbeinhals und diese rabenschwarzen Haare machen es unerträglich zu widerstehen. Es gibt keinen Flaumhaar, selbst auf dem Gesicht des ältesten Jungen. Sie laufen wie Kurtisanen und sie können bei ihrer Arbeit in den Schenken von Galata die besten Männer verführen. Du verlierst den Verstand, wenn seine Locken auf seine Wangen fallen und wenn er nachgibt, stirbst du vor Lust. Kurz und nüchtern fällt dagegen Fasels Urteil über die Holländer aus, deren geradezu... dann geradezu sprichwörtliche kalvinistische Strenge offenbar auch ihm zu Ohren gekommen war. Zitat: Mit ihrer frostigen Haut sind sie weit davon entfernt, attraktiv zu sein und sehen aus wie cremefarbene Russen. Sie verbringen ihre meiste Zeit in der Kirche anstatt mit Liebhabern. Zitat Ende. Fasıl konnte freilich nicht ahnen, dass sich in Nordwesteuropa längst eine von der Gesellschaft abgespaltene und vom Staat verfolgte schwule Subkultur herausgebildet hatte, deren Mitglieder, just als er diese unbeschwerten Zeilen schrieb, zu Hunderten am Pranger ausgestellt, am Galgen gehängt, mit einem Halseisen erdrosselt oder in einem Fass ertränkt wurden. Diese historische Realität völlig missachtend, gibt Fasıl hahnenstolz vor, die sexuellen Vorzüge und Nachteile englischer Männer aus eigener Erfahrung bilanzieren zu können. Zitat: Britische Rosen, sie sind ruhige, aber sehr begehrte Schönheiten, die deinen Verstand durcheinander bringen. Sie leben auf einer stillen Insel. Diese jungen Männer, die durch Natur bartlos sind, haben mittlere Größe und sind so weiß wie die weißesten Seerosen in einem Bach. Die meisten dieser fischartigen Männer sind Matrosen und haben einen ausgeprägten sexuellen Apparat. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass sie große Befriedigung gewähren. Zitat Ende. Erst in den Jahren nach Fasıls Tod, als Napoleons Armeen in Ägypten einmarschierten, wurden sich die Osmanen allmählich bewusst, wie sehr sie für ihre mit den Augen des Westens widernatürlichen Neigungen von den Europäern verachtet wurden. Der Al-Azhar-Scheich Rifa'a al-Tahtawi, der sich im Auftrag seines Vizekönigs Muhammad Ali Pascha zwischen 1826 und 1831 5 Jahre in Paris aufhielt, um die Wissenschaft und Lebensweise der Franzosen zu studieren, berichtete seinem arabischen Publikum kurze Zeit später, es gelte, Zitat: Im Französischen als unschicklich als Mann zu sagen, ich liebte einen Knaben. Dies würde als widerlich und anzüglich empfunden. Wenn daher jemand eines unserer Bücher übersetzt, so ändert er die Worte und sagt bei der Übersetzung dieses Satzes etwa, ich liebte ein Mädchen oder ein Wesen, um darum herumzukommen. Zitat Ende. Imam al-Tahtawi, dessen Reisetagebuch der Pascha für so bedeutend hielt, dass er es zur Pflichtlektüre für seine Beamten erhob, spornte seine Landsleute zur Nachahmung der Franzosen auf vielen Gebieten an. Nicht nur was ihre wissenschaftlichen und technologischen Leistungen betraf, sondern auch im Hinblick auf ihre moralische Haltung zur mannmännlichen Liebe. Bezeichnenderweise sah er sich dabei gezwungen, in naturwissenschaftliche Metaphern zu flüchten, was für jemanden, der in Kairo das hohe religiöse Amt eines Al-Azhar-Scheichs begleitete, zunächst verwundert. Aber offenbar wurde der Islam von seinen Zeitgenossen noch keineswegs so verstanden, dass er in seinen Schriften Anknüpfungspunkte für eine heterosexistische Argumentation bot. Und so musste sich Al-Tahtawi mit der Sprache der Physik begnügen. Zitat. Es ist doch so, dass ein Geschlecht für das andere eine gewisse Eigenschaft hat, die es anziehend macht, etwa vergleichbar mit der Eigenart des Magneten in der Anziehungskraft auf Eisen oder der Eigenart des Bernsteins, wenn er nach Reiben die Dinge anzieht. Ist nun das Geschlecht ein und dasselbe, so entfällt diese Eigenart und es tritt ein widernatürlicher Zustand auf. Also genau hier findet sich eigentlich die christliche Argumentation, mit der Natur zu argumentieren und zu sagen, gleichgeschlechtlichen Verkehr als widernatürlich darzustellen. Und das versucht er halt in seinem Reisetagebuch, diese Einstellung sozusagen den Arabern zu vermitteln. Allmählich erkannten auch die Europäer, dass sie mit ihren moralischen Diskursen über das Laster wider die Natur und seine pathologische Verbreitung unter den Arabern, Persern und Türken zumindest auf die osmanischen Eliten einen nachhaltigen Einfluss ausübten. Zwar nicht unbedingt in dem Sinne, dass sie dieses Werturteil sogleich übernahmen, aber doch solcher Art, dass sie ihre gleichgeschlechtlichen Praktiken, in den Worten Richard F. Burtons, mehr und mehr vor den Augen spottender Fremder verbargen. Der 1895 verstorbene osmanische Reformführer, Historiker und Jurist Ahmed Cevdet Pascha bestätigte diese Beobachtung und datierte sie rückwirkend auf die Zeit nach dem Krimkrieg. In den späten 1850er Jahren habe sich die gesellschaftliche Moral dahingehend gewandelt, dass die, Zitat, wohlbekannte Liebe zu und Beziehungen mit den jungen Männern Istanbuls seitdem auf junge Frauen als der natürlichen Ordnung der Dinge übertragen wurden. Gleichwohl waren es erst die türkischen und arabischen Befreiungsnationalisten, die aus der Scham und dem betretenen Schweigen der alten Eliten eine politische Frontalattacke auf die Verkommenheit und Dekadenz des zerfallenden Osmanischen Reiches machten. So hieß es 1925 etwa in einem ägyptischen Schulbuch für die höhere Erziehung, dass die klassische Liebesdichtung an junge Männer, Zitat, ein Verbrechen gegen die Literatur und eine Schande für die Geschichte der arabischen Poesie sei. In den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts etablierten sich schließlich die sexualwissenschaftlichen Begriffe, habe ich schon genannt, Cinsel Sapeklik im Türkischen und Shudu Cinsi im Arabischen, beide vermutlich als Lehnübersetzungen des angelsächsischen Ausdrucks Sexual Deviance, also sexuelle Perversion könnte man es übersetzen. Ein Ausdruck, der in den USA bis in die 70er Jahre hinein das regierungsoffizielle, in den Einwanderungsfragebögen verwendete Synonym für Homosexualität darstellte. Schad bedeutet dabei so viel wie unregelmäßig, abweichend, abnorm, während Chins das neue europäische Konzept des Sexes aufzufangen versucht. Chins hieß im vormodernen Arabisch Genus, Art, Geschlecht, hat aber nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun. Zu einem derart unbestimmten Wort wie Sexualität, Chinsia im Arabischen, dass die Gesamtheit aller Prozesse, Handlungen, Gefühle, Zustände, Wünsche und Empfindungen im Kontext biopolitischer Diskurse zu einem einzigen Abstraktum zusammenfasst, gab es bis zum 19. Jahrhundert in keiner Sprache ein Analogon, sodass dafür auch im Arabischen eine Wortneuschöpfung erforderlich war. Dies ermöglichte zugleich eine begriffliche Enddifferenzierung, die es erlaubte, selbst die keuscheste religiöse Liebesdichtung als Auswurf der sexuellen Abartigkeit zu brandmarken. Mehr noch aber verschob es die Frage von der moralischen Ebene, das Volk war in einen Zustand der Verworfenheit hinabgesunken, auf die der Normwidrigkeit der beteiligten Subjekte, das heißt auf die Ebene der Pathologie. Also es ist nicht mehr lang. Das wollte ich aber noch irgendwie ein bisschen zu Ende führen. Jetzt nochmal zurück. Ich habe jetzt einen Kurs über die arabischen und arabischen Länder und die Türkei gehalten. Ich kehre jetzt nochmal kurz nach Deutschland zurück. Die zeitgenössische antihomosexuelle Repression in islamischen Ländern wird oft zur Unterstützung einer Argumentation benutzt, die Muslime als primitiv und rückständig darstellt. Dem liegen zwei problematische Ansichten zugrunde. Erstens, die Konstruktion einer liberalen Fortschrittsgeschichte, in der Phänomene wie Homophobie und Schwulenverfolgung einer als überwunden geltenden Vormoderne überantwortet werden. Und zweitens, eine neorassistische Dichotomie, die die islamische Welt mit dieser Vormoderne identifiziert, um die in den letzten drei Jahrhunderten entstandene westliche Normalisierungsgesellschaft von ihrer gewaltsamen Genealogie zu reinigen. Eine solche kulturelle Dichotomisierung, die Edward Said als Orientalismus bezeichnete und in der die islamische Welt als zeitloses Gegenbild zur westlichen Moderne entworfen wird, ist auch charakteristisch für die hiesigen politischen Reaktionen auf die Verfolgung iranischer Schwuler. Statt daraus ein Argument für die Liberalisierung des Asylrechts zu machen, wird in den europäischen Grundsatzdebatten viel häufiger der Schluss gezogen, eine weitere Verschärfung der Zuwanderungsgesetze zu fordern, um das Vormoderne aus dem Westen auszusperren, wie diese nationalen Feministinnen, die ich da am Anfang vorgestellt habe. So müssen lesbische und schwule Flüchtlinge aus dem Iran weiter mit ihrer Deportation aus Europa rechnen, während gleichzeitig überlegt wird, die Toleranz gegenüber homosexuellen Lebensweisen zur Voraussetzung einer Einbürgerung nach Europa zu machen. Tatsächlich dient der Hinweis auf den Islam so vor allem dazu, eine sich gegenüber Migrantinnen abgrenzende kulturelle Identität zu entwickeln, in deren Rahmen die homophobe Formbestimmtheit westlicher Gesellschaften aufhört, noch als ernsthaftes Problem wahrgenommen zu werden. Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die Berichterstattung des schwulen Internetmagazins queer.de über die Einwanderungstests in den Niederlanden. Seit 2006 bekommen dort, Zitat, besonders Zuwanderer aus der Türkei und Marokko von den Behörden eine DVD vorgeführt, auf der sich zwei Männer küssen. Anhand der Reaktionen auf diese Bilder soll geprüft werden, ob sich die Kandidaten mit den liberalen Werten der Niederlande identifizieren könnten. Während die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gegen diese Verwaltungspraxis protestierte und von einem diskriminierenden Akt sprach, weil Bewerber aus EU-Staaten sowie aus den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und Japan von diesem Test ausgenommen seien, unterlegt queer.de die Nachricht kurzerhand mit einem Bildkommentar, der sich wie eine Replik auf die Argumentation von Human Rights Watch liest. Das Foto zweier küssender Männer sei, behauptet die Legende, die Bildlegende, Stereotyp, ein ungewohntes Bild für Einwanderer aus Nordafrika oder dem Nahen Osten. Ein ungewohntes Bild. Man kommt nicht umhin, schrieb der Franzose Emmanuel Ioannidis Emis vor 10 Jahren aus Marokko, Zitat, beeindruckt zu sein von Bildern Männer, die Hand in Hand gehen, welches auch ihr Alter sein mag. Sie berühren sich dauernd, umarmen sich und schauen sich in die Augen, als ob eine geheime Verbindung bestünde, Zitat Ende. Befremdlich ist dieses Bild wohl eher für den freien Westen als für den Nahen Osten, wie auch der linke Exil-Iraner Ali Makhchoubi in seinem Vergleich zwischen Deutschland und Iran festhält, Zitat. Ineinander umschlungene, einander auf dem Schoß sitzende, Hand in Hand schlendernde, sich streichelnde, sich küssende Männer, die offen zutage gelegte Körperlichkeit und die Freude am Körperkontakt der Männer. All das ist hierzulande sogar in schwul-lesbisch dominierten Bezirken der Großstädte nicht ein übermäßig vorkommender Blickfang, Zitat Ende. Die Wirklichkeitsferne, mit der die Redaktion von queer.de unterstellt Zärtlichkeiten zwischen Männern, gehörten hierzulande zum gewohnten Straßenbild, blamiert sich noch an den verstörten Reaktionen ostdeutscher Plattenbaukids, die nach der Wende unvorbereitet mit der doch an sich recht verhaltenen Intimität türkischer Männer in Kreuzberg konfrontiert wurden. Der Sozialwissenschaftler Michael Bochow berichtet. Noch in den 1990er Jahren weigerten sich rechte Jugendliche aus einem der Plattenbaubezirke Ostberlins, den Westberliner Bezirk Kreuzberg zu erkunden, mit der Begründung, dass dort so viele Türken wohnten, die alle schwul seien. Sie meinten damit die Verkehrsformen männlicher, türkischer Jugendlicher und junger Männer, die bei der Begrüßung Wangenküsse unter Freunden austauschen und wesentlich mehr Umarmungen und physische Kontakte pflegen, als dies für ostdeutsche heterosexuelle Jugendliche hinnehmbar erschien. Wohlgemerkt sind es diese Leute, die die tatsächlichen Nationalkulturformen, an der türkische und arabischstämmige Neubürger künftig gemessen werden sollen. Dagegen repräsentieren die mittlerweile zurückgezogenen Fragen des Baden-Württemberger Muslimtests eine imaginäre Zivilisation fernab jeder deutschen Realität. Ja, ich beende das jetzt hier mal. Ist aber. Ja. Ja, Entschuldigung, das war Hamburg. Immer blöd, wenn man drei Sachen gleichzeitig macht. Kommen wir erst zu so ein paar Nachfragen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Judith Butler noch nicht gelesen haben und mit dem Begriff der Heteronormativität nichts anfangen können oder vielleicht mit den Begrifflichkeiten wie Schatt oder anderen Dingen. Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir erstmal so diese groben inhaltlichen Nachfragen. Dann ist es vielleicht auch möglich, dass alle hier im Raum wissen, worüber man spricht. Gibt es denn sowas? Oder traut sich jetzt keiner, was das zu fragen? Ja, ich nicht. Also, ja. Vielleicht war das auch ein bisschen verwirrend, ich weiß nicht. Also dadurch, dass ich jetzt den Vortrag so zusammengestöpselt habe, das mit der Widerlegung, dass Homophobie sozusagen eine logische Folge des Patriarchats ist, da habe ich als Judith Butler als Beispiel genommen für eine sehr moderne Variante dieser Theorieform, weil sie sozusagen diesen Begriff der heterosexuellen Matrix prägt, die Geschlechter überhaupt als zweigeschlechtlich hervorbringt. Und da ist sozusagen, gibt es eine Kontinuität zwischen biologisch angenommener Zweigeschlechtlichkeit, kultureller Zweigeschlechtlichkeit und dann sozusagen dem heterosexuellen Begehren, das diese zwei Geschlechter miteinander verbindet. Und es ist sozusagen ein Konstitutionszusammenhang. Und sie geht halt davon aus, dass sozusagen Heterosexualität in diesem Konstitutionszusammenhang von Zweigeschlechtlichkeit immer eingeschrieben ist. Und ich würde halt behaupten, dass das eine sehr unhistorische Argumentationsweise ist. Es gab natürlich auch Zweigeschlechtlichkeit in anderen Gesellschaften, die aber nicht heteronormativ geprägt ist. Und mein Argument war, dass Heteronormativität sozusagen eine in die Männlichkeit eingewandert ist im Rahmen eines historischen Prozesses, der im 18. Jahrhundert im Bürgertum in Europa stattgefunden hat. Also so kurz die Argumentation nochmal. Ja, ich glaube, ich hatte auch nochmal eine Frage. Du sagtest, die Heteronormalisierung von 1970 bis zum heutigen Zeitpunkt ist vorangeschritten und gleichzeitig ist dadurch die Homophobie im Westen vorangeschritten. Also vielleicht könntest du diese These mit der Geschichtlichkeit vielleicht irgendwelche Determinanten, also gesellschaftlich, was passiert denn in der Gesellschaft, dass sozusagen ja diese Homophobie dann entsteht? Oder? Ich glaube, da muss man ein bisschen ausgreifen, weil das auch ein Prozess ist, der sicher das ganze 20. Jahrhundert, also das ist jetzt nur ein Zeitfenster, das da aufgemacht wird durch diese Studien, aber ich denke, dass dieser Prozess ein länger anhaltender Prozess das ganze 20. Jahrhundert geprägt hat, nämlich, dass eine Heteronormativität, und die unter erwachsenen Männern schon längst durchgesetzt war, dann auch auf Gruppen ausgedehnt wurde, die bis dahin ausgenommen waren, nämlich Frauen und Jugendliche sozusagen. Ja, also es kann man in allen möglichen Studien nachlesen, also sagen homosexuelle Kontakte unter Jugendlichen waren Anfang des 20. Jahrhunderts relativ normal und auch im 19. Jahrhundert sozusagen und geduldet. Und dieses heteronormative Regime hat sich sozusagen auf diese Gruppen ausgedehnt. Das wäre jetzt meine Analyse. Und ich würde sagen, es hat auch was mit einer Strategie der Schwulenbewegung zu tun. Und zwar also man muss ein bisschen die Geschichte der Schwulenbewegung kennen. Sie hat versucht, das Strafrecht, diesen Strafrechtsparagraf 175 in Deutschland zu bekämpfen. Und ihre Strategie war, das mit medizinischen Argumenten zu tun. Also das Argument war, wenn wir sozusagen biologisch andersartig sind, dann können wir nichts dafür, dann kann man uns dafür nicht strafbar machen. Und das Argument war, also sozusagen, man hat die Pathologisierung eigentlich positiv aufgegriffen, weil man glaubte, wenn man sozusagen krank ist oder zumindest biologisch andersartig, dann kann man nicht mehr strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Dieses Argument hat erstens nicht hingehauen, ja, das hat historisch nicht hingehauen. Und zweitens hat es irgendwie eigentlich dazu geführt, dass dieser pathologische Diskurs sogar von der Schwulenbewegung Bewegung mitgetragen wurde und dass der sich sozusagen immer weiter ausgedehnt hat. Und es ist auch heute so in den USA, wenn man sich das anguckt, die Schwulen stehen von den christlichen Fundamentalisten unter Beschuss, die sagen, ja, Sexualität ist nur ein Lebensstil, und wie reagieren sie darauf? Sie wollen jetzt nachweisen, dass es eine genetische Veranlagung ist. Also immer der Versuch, eine Biorhetorik, die sozusagen Schwule als eine natürliche geborene Minderheit annimmt, die sozusagen die sich unterscheidet von der Mehrheit. Und dieser Diskurs sozusagen, dass wenn man gleichgeschlechtliche Intimität erlebt, dass man dann anders ist, dass man dann abartig, dass man dann schwul ist und so weiter, dieses Argument hat sich halt eher ausgedehnt, und die Schwulenbewegung hat da eigentlich auch eine Mitverantwortung dafür in ihrer Strategie. Zwei Fragen. Ich glaube, er ist da hinten. Dann der Jan, kannst du dich auch melden? Ich würde gerne fragen, du hast ja sehr ausführlich ausgeführt zu dem Thema gesellschaftliche Verankerung von Homophobie oder Nichtverankerung von Homophobie in islamischen Kulturkreisen. Ich fände es nochmal spannend, wenn du vielleicht dazu ausführst, wie es sich denn in der Religion selber dort verhält und auch in der Staatlichkeit. Also du hast ja kurz auf die Türkei hingewiesen, wo das Gesetz ja die Gesetzgebung da schon früher schon liberaler war als in Deutschland, aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass irgendwie kurzen Seiteneinschieb gemacht zum Iran, aber vielleicht gehst du da nochmal weiter drauf ein, über die Gesellschaft hinaus, auf die Staatlichkeit und Religion. Also der Islam, so wie alle wie alle abrahamitischen Religionen, ist der Analverkehr sozusagen eine Sünde und sozusagen auch eine Straftat sozusagen, ja. Also das Eindringen des Penis in den Anus einer anderen Person, wobei das auch nicht geschlechtlich festgelegt ist. Also auch das Eindringen des Penis in den Anus einer Frau zum Beispiel wäre auch sozusagen dasselbe. Und aber es gibt sozusagen gerade im Islam, und deswegen hat es im Islam nicht so eine Schwulenverfolgung sozusagen oder so eine Verfolgung gleichgeschlechtlicher Praktiken gegeben, gibt es sozusagen ein sehr striktes Beweisrecht. Das heißt, um jemanden verurteilen zu können wegen Analverkehr, gibt es zwei Möglichkeiten, und zwar erstens vier Augenzeugen, die den Akt unmittelbar, also mit eigenen Augen gesehen haben, und zwar so genau, wie man einen Eimer in den Brunnen gehen sieht, so heißt dann die rechtliche Formulierung. Und die müssen das dann vor Gericht bezeugen, und wenn sie sich zum Beispiel widersprechen ihren Aussagen, oder wenn es nur drei Zeugen sind, dann werden sie wegen Verleumdung ausgepeitscht sozusagen. Und die zweite Möglichkeit, jemanden wegen Livat, also Analverkehr, zu verurteilen, ist, wenn man viermal vor dem Richter sozusagen sich selber beklagt, wobei sozusagen auch noch diese Selbstanschuldigung sogar noch moralisch entmutigt wird, weil Allah sozusagen wollte, dass die Sünden seiner Untertanen bedeckt werden, dass die nicht ans Licht kommen. So, das, also dieses Beweisrecht hat eigentlich verhindert, dass es praktisch sowas wie eine Verfolgung gleichgeschlechtlicher Handlungen gab. Deswegen habe ich von einem faktisch inoperablen Sodomiegesetz gesprochen, ja. Also das war faktisch, konnte man eigentlich nur verurteilt werden, wenn man Selbstmordabsichten hatte und das viermal vor dem Richter gestanden hat. Ja, da gab es ja auch Leute, die es getan haben, oder ist egal. Also das ist eine, und zwar, und jetzt die andere Sache, die moderne. Es gab eigentlich in allen islamischen Staaten, mit Ausnahme Saudi-Arabiens, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt vielleicht sogar noch kleinere Ausnahmen, aber Saudi-Arabiens, die Hauptausnahme, wurde die Scharia um 1900 abgeschafft. Ja, also auch im Iran, auch was weiß ich, ne? Also, und an die Stelle trat entweder das romanische Recht oder das angelsächsische Recht. Das romanische Recht, das bedeutete seit Napoleon Straffreiheit, und das angelsächsische Recht bedeutete, also die hatten ursprünglich die Todesstrafe, und im 19. Jahrhundert war es dann bis zu zehn Jahre Gefängnis. Da zum Beispiel Pakistan wurde dieses angelsächsische Recht eingeführt, oder Oman und so, und in der Türkei und Ägypten das romanische Recht, das Straffreiheit vorsaß. Und jetzt gab es in den 70er Jahren die Entwicklung, begründet durch den Islamismus, einer Rückkehr zum islamischen Recht. Also die Vorstellung, man reagiert jetzt auf die Krise, die ökonomische, soziale Krise, Modernisierungskrise der islamischen Welt, indem man die ideale Gesellschaft des Propheten wieder auferrichtet. Und es führte dazu, dass seit den 1970er Jahren in einer Reihe von Staaten die Scharia wieder eingeführt wurde. Es war an den Anfang machte, das weiß kaum jemand, Libyen 1972. Dann kam 1979 Iran und Pakistan, was waren da als nächstes? Also dann, und es geht so bis in den 2000er Jahren weiter mit Nordnigeria als letzte Staaten, die das wieder eingeführt haben. Sagen, und das sind, aber es ist nicht, man kann es nicht verallgemeinern, weil zum Beispiel in Ägypten und in der Türkei gilt weiterhin dieses romanische Recht, was Straffreiheit in Aussicht stellt, was aber nicht verhindert, dass es zum Beispiel eine polizeiliche Repression gibt oder dass versucht wird, über andere Paragraphen Leute zu verhaften, zum Beispiel wie in Ägypten. Da gibt es so einen Paragraphen gegen sexuelle Ausschweifung, der ursprünglich gegen Prostitution gerichtet war und der dann sozusagen dann auch benutzt wird, um eine Verfolgung zu inszenieren. So, also kurz das zum Rechtlichen. Also zunächst würde ich dir dann auch gerne zustimmen, dass die Argumentation der von dir angeführten Vertreterin des Feminismus sicherlich dazu führt, dass die Leute, die nach Deutschland kommen wollen, um vor diesen Repressionen, die du auch jetzt gerade rechtlich, dieser rechtlichen Form angeführt hast, zu fliehen. Das bedeutet doch aber im Umkehrschluss, dass es dort diese Repressionen gibt. Ja. So, dann führst du dir offensichtlich auf die Moderne zurück und sagst, das hätte mit dem Islam offensichtlich nichts zu tun. Du hast ja hier gerade ein Bild des Islams gezeichnet, in dem man offensichtlich schwul sein eine tolerierte Variante seiner Lustauslebung wäre. Ja, so hattest du das jetzt ja dargestellt. Will ich dazu noch was sagen, ja. Also ja, das scheint irgendwie, und das wäre jetzt eben sozusagen ein Umkehrschluss. Du hast vom eigenen und den anderen gesprochen, wolltest das nivellieren. Also die deutschen Diskussion darüber würde darauf hinauslaufen, das andere zu konstruieren und eben als die Schwulenfeindlichkeit als etwas typisch Anatolisches oder so, das waren mehrmals seine Bilder. Und läuft das jetzt nicht in einem Umkehrschluss darauf hinaus, dass du den Islam als etwas anderes darstellst, etwas Besseres und die Moderne, das feindlich böse ist? Also erstmal ist die Türkei kein islamischer Staat, das ist ein laizistischer Staat, ja. Das Kemal Atatürk hat den Islam verachtet. Also der Staatsgründer Kemal Atatürk hat den Islam verachtet und er hat eine Ordnung etabliert, die Religion sozusagen begrenzt. Und die Religion hat in der Türkei keinerlei Einfluss auf die Strafgesetze, ja. Das muss man sich erstmal klar machen. Es gab auch in der Türkei eine Zwangsentschleierung, ja. Es gab ein Verbot klerikaler Gewänder. Es gibt ein Kopftuchverbot an den Universitäten. Das ist kein islamischer Staat. Und ich habe von der Türkei geredet. Und sozusagen, und da ist es eben so, dass die Repression eigentlich mit der Moderne begonnen hat. Ja, war zunächst mal erstmal ein Ausgrenzungsprozess auf einer kulturellen Ebene, dass sozusagen bestimmte kulturelle Skripte, in denen gleichgeschlechtliche Liebe ja gefeiert wurde, dass die aus dem Verkehr gezogen wurden und dass stattdessen eine Stille plötzlich herrschte. Und heute gibt es auch eine Repression durch die Polizei, die sozusagen Leute erpresst, die zusammenschlägt und so weiter. Ja, also das gibt es in der Türkei sehr wohl, aber das hat wirklich mit dem Islam nichts zu tun, sondern es hat etwas mit dem kemalistischen Staat zu tun, mit der kemalistischen Version von Männlichkeit auch. Da finde ich auch als unangemessen, irgendwie das auf den Punkt Islam zu bringen. Und was will ich noch sagen mit Schwulsein in der islamischen Welt? Schwulsein ist ja eine Kategorie, in der ja eine Praktik oder in eine Gefühlswelt sozusagen in die Subjekte eingeschrieben wird. Das heißt, du sagst, wenn sich ein Junge in einen anderen Jungen verliebt oder mit dem Sex hat, dann ist der schwul. So, ja. Und diese Konstruktion, würde ich sagen, ist eben eine Konstruktion, die man nicht verallgemeinern kann, ja, sondern das ist ein Abspaltungsprozess, dass man sagt, wenn du diese Handlungen begehst, dann bist du ein Schwuler sozusagen, ja, und das ist historisch nicht verallgemeinerbar. Deswegen, diese Konstruktion gab es in der islamischen Welt nicht. Aber trotzdem war da offensichtlich, wie du selber anführtest, Penetration verboten. Ja. Hast du gerade selber angeführt. Insofern, ob du das wieder, wie du das jetzt konstruierst, auf jeden Fall war Arschficken offensichtlich verboten. Ja, es war das aber auch verboten. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Im Osmanischen, weil wir das mit dem Recht hatten, im Osmanischen Reich galt die hanafitische Rechtsschule, die das als eine geringere Sünde betrachtete als das Weintrinken. Also Weintrinken war eine größere Sünde als Analverkehr zwischen Männern. Und die Strafe im osmanischen Gesetz war dafür eine Geldstrafe. Ja. Und während in Europa zur gleichen Zeit die Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Das muss man sich auch mal klar machen. Und das Osmanische Reich hat die Hanafiten, das war die offizielle Rechtsschule, das durfte nur nach dieser Schule gesprochen werden innerhalb des Osmanischen Reiches. Und da drohte die Strafe, die den Menschen drohte, war Geldstrafe sozusagen. Und das aufgrund mit einem Beweisrecht, das nicht zu realisieren war. Erstes jetzt hier, wir haben schon eine Redeliste, setze ich nochmal drauf. Und hier der Frankfurter. Ja. Nee, du musst dich melden. Achso. Du willst jetzt nicht mehr reden. Achso, ja, er und dann. Dass Schwulenfeindlichkeit im islamischen Kulturbereich nichts mit der Religion zu tun hätte, sondern nur etwas vielleicht mit Patriarchat oder mit sonst was, kann ich nicht teilen. Man muss sich die Sexualfeindlichkeit, also der voreheliche Geschlechtsverkehr ist verboten, laut Koran. Das führt dazu, dass ein extremer, ich drück's mal vielleicht ein bisschen unwissenschaftlich aus, einfach ein extremer Hormonstau bei den Jungs da ist, bei den Mädels wahrscheinlich auch. Die können es aber noch weniger ausagieren als die Jungs. Und die jungen Männer sind einfach... klar, dann wird das ausagiert, zum Beispiel, indem man auch eben mit anderen Jugendlichen oder jungen Männern fickt, wobei der Aktive sagt, er übt eben für die Ehe. Das ist eben keine schwule Handlung für ihn, sondern er übt für die Ehe und der passive Teil ist die Frau. Also sozusagen, also ich meine, dass wenn man verschiedene Länder bereist hat, dann kann man vielleicht auch das im Originalton hören. Und also ich habe mehrfach diese Aussagen so gehört, von Marokko bis in die Türkei, wo junge Männer sagen, dass wenn ich einen anderen Mann ficke, dann übe ich für die Ehe, dann wetze ich mein Schwert und das hat nichts zu tun mit Homosexualität. Ne? Also von daher ist das eine Verleugnung und eine Abspaltung, aber es ist nicht so, als wäre Homosexualität was ganz Normales, sondern es wird einfach abgespalten und es wird nicht als solche behandelt, als persönliche Freundschaft, als auf der sexuellen Ebene auch, sondern es wird behandelt als praktisch eine Probe-Ehebeziehung, also zwischen dem passiven Part, der die weibliche Rolle spielt, und dem aktiven Part. Das war das eine. Das andere ist diese, was du der homosexuellen Bewegung hier unterstellst, also von Hirschfeld bis zu Schmidt oder Dannecker, habe ich noch nie gelesen, dass aus der Schwulenbewegung selbst käme die Aussage, Schwulsein wäre sozusagen eine Art von Krankheit, sondern also normalerweise ist schon Mainstream zu sagen, das ist ziemlich egal, woher das Schwulsein kommt. Darf ich jetzt darauf antworten? Also zu deiner ersten Frage. Käme dir vielleicht mal in die, die Idee, dass das, was du da irgendwie beobachtest, ja, irgendwie nicht sozusagen eine Kultur ist, die seit Jahrtausenden unverändert und immer so war das so, ja, sondern dass das ja genau eine Reaktion auf ein heteronormatives Regime ist, dass man sagt, ja, ich bin ja gar nicht homosexuell, ich übe mich bloß für die Ehe zum Beispiel, ja. Und weil du sonst könntest du in deiner Argumentation könntest du nämlich nicht erklären, wo diese ganze Liebesdichtung herkommt. Wenn das angeblich ja tabuisiert ist und nur eine Ersatzhandlung, warum wurden dann, also du kannst so rauf und runter, es gibt also tausende von Versen, in denen junge Männer, also Liebesgedichte an junge Männer geschrieben werden. Ja, das kannst du mit deiner Argumentation gar nicht erklären. Das kannst du nicht erklären. Du konstruierst es als eine Ersatzhandlung, das ist auch interessant, sozusagen, Homosexualität ist dann immer, wenn es in einem größeren Maßstab stattfindet, ist es immer eine Ersatzhandlung. Ich finde das auch ein heterosexistisches Argument, weil ich könnte auch sagen, Heterosexualität ist in dieser Gesellschaft eine Ersatzhandlung, weil wenn man Homosexualität praktizieren würde, würde man ja als anormal gelten, ja, dann ist Heterosexualität doch, man redet ja von Zwangsheterosexualität, ist Heterosexualität dann eine Ersatzhandlung, gehe ich hin zu jemandem, der mit seiner Freundin Sex hat und sagt, du bist doch hier nur Ersatzhandlung, weil du Angst hast, mit Männern zu schlafen, als anormal zu gelten. Setzt euch alle noch mal drauf. Jetzt ist erst. Ja, du hast schon relativ viel über Traditionen und über die darüber, dass die nicht ganz so alt sind, wie getan wird, geredet. Und das finde ich relativ logisch, weil das ist bei den meisten Traditionen so, dass weder diejenigen, die sie propagieren, noch diejenigen, die sie bekämpfen, ahnen, wie jung die meistens sind. Ja. Also das ist auch bei der Entstehung nationaler Identitäten so, ja. Und oder bei der Konstruktion nationaler Identitäten. Ich finde das sehr parallel und würde denken, das ist eigentlich logisch oder selbstverständlich, nicht im Sinne von, dass alle das wissen, sondern im Sinne von, dass es mir naheliegend erscheint. Trotzdem erscheint es mir so, dass die Situation von Schwulen insbesondere in vielen arabischen Ländern wesentlich bedrohter ist als in den meisten westlichen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Westen so aufgeklärt wäre und so schwulenfreundlich, sondern damit, dass eine andere Form von Aggressivität mir im Moment dahinter zu stehen scheint, hinter den homophoben Dingen, die es gibt, beziehungsweise auch bei einem Teil von migrantischen Jugendlichen eine Schwulenfeindlichkeit wesentlich aggressiver formuliert wird. Also wenn man zum Beispiel christliche Fundamentalisten nimmt, die sind natürlich absolut schwulenfeindlich, Zeugen Jehovas und so weiter. Trotzdem scheint mir diese, oder auch von der katholischen Kirche, die, deren Homophobie ist ja offenkundig. Und bei der katholischen und evangelischen Kirche scheint mir klar zu sein, die sind so mit dem Machtapparat verwoben, dass sie es nicht nötig haben, eine katholische schwulenfeindliche Schlägergang aufzubauen. Das wäre, scheint mir ja unwahrscheinlich. Oder es gibt es natürlich auf Festen auf dem Land, dass Schwule verprügelt werden. Das ist jetzt gar nicht die Frage. Trotzdem scheint mir hier eine andere Form von Aggressivität kultiviert zu werden. Ähnlich wie einer von den Kollegen da vorne, wollte ich doch auch nochmal auf diese Situation, oder du hast es dann auch selbst gesagt, in Ägypten, wie in den letzten Jahren, nachdem das eine Zeit lang geduldet wurde, wenn es nicht zu offensichtlich und nicht zu öffentlich stattgefunden hat, wie gegen schwule Treffpunkte vorgegangen wird. Das finde ich schon sehr eindeutig und auch eine Verschärfung eher nochmal zu sein in den letzten Jahren, die sicher auch mit meinem Eindruck nach auch mit einer starken von islamistischen Strömungen zu tun hat. Nochmal zu dem wie wird damit umgegangen? Es stimmt, dass diese Schwulenfeindlichkeit zum Teil gegen genau die Leute, die aus diesen Gründen Schutz suchen, auch gewandt wird. Nur, in Frankfurt gab es vor ungefähr 3 Jahren ein Gegenbeispiel, es eine relativ massive Kampagne ausgehend vom Christopher Street Gay gab für einen iranischen Schwulen, der kurz vorher versucht hatte, eine Partnerschaft eintragen zu lassen auch, und wo vom Standesamt aus die Bullen und das Ausländeramt informiert wurden, der eine Zeit lang in Haft war, und diese Kampagne war sehr relativ erfolgreich. Also es gibt auch Gegenbeispiele, wo eine schwule Community sich mit einem bedrohten, von der Abschiebung bedrohten schwulen Iraner in dem Fall solidarisiert hat, und was so ein bisschen ein Gegenbeispiel zu dir wäre. Ich weiß nicht, wie verbreitet dieses Verhalten innerhalb des LSV oder in anderen schwulen Verbänden ist, aber es gibt durchaus auch solche Solidarisierungsbeispiele. Okay, dann kommt jetzt der Stefan dran. Ich habe dich drauf. Vielleicht sich kürzer fassen und versuchen nicht, das, was schon angesprochen wurde, nochmal ins Kleinste zu wiederholen, sondern neue Sachen reinzubringen. Ja, ich mache es auch kurz. Ich habe einmal eine Nachfrage bezüglich deinem Beispiel mit der Hijras. Da weiß ich jetzt gar nichts drüber, aber ich fand das interessant, dass du da halt Necla Kelek dann irgendwie dieses eine Zitat mit Bigotterie, ob du da noch mehr zu bieten hast oder ob das das einzigste Zitat ist, weshalb du sie als Transphobe etc. bezeichnet hast. Also ich weiß zu wenig von Necla Kelek, ich würde da gerne mehr Aufklärung wünschen. Und dann, wie du das dann in eins setzt, dass aufgrund dessen, dass sie die Hijras irgendwie verächtlich beurteilt hat, sie auf der gleichen Stufe steht, wie die Leute, die Pogrome gegen die machen. Also das finde ich ein bisschen, das kam mir alles sehr verkürzt drüber, ob du das nochmal ein bisschen ausführen kannst, ein bisschen mehr mit Argumenten, Zitaten etc. ein bisschen füttern kannst, damit das nachvollziehbar war, weil das war mir echt ein bisschen schnell abgefertigt. Und ansonsten kann ich nochmal das bestätigen, was jetzt hier schon bei den anderen Beiträgen so durchschimmerte, auch die letzten Tage. Der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund. Und wenn ich die Scheiße hier kritisiere, die Homophobie, die staatliche, den Rassismus oder die Backlash-Leute, wie du sagtest, dann spiele ich das nicht gegeneinander aus. Und das ist so, das kommt mir immer wieder durch. Hier wird immer, wenn die einen Islam kritisieren, dann heißt das, ihr müsst euch auch ums Christentum kümmern. Und das wabbert hier durch so viele Statements, ist es auch wieder hier vorhanden. Jetzt auf die beiden Sachen antworten? Ja, ich würde jetzt langsam mal antworten. Und zwar, mit Necla Kelek, gut, das war eine Polemik. Ich wollte nur deutlich machen, ja, dass von diesen Leuten in Wahrheit keine Solidarität zu, die Hijras keine Solidarität zu erwarten haben. Weil diese Frau, ja, denunziert, also für die ist ja alles eines, der Islam, die pakistanische Kultur, das Geschlechterverhältnis, alles ist eines, eine Scheiße, und da gehören dann halt auch die Hijras logischerweise dazu, ja. Und solche Leute, die üben dann eben zum Beispiel keine Solidarität, was sowas angeht. Von denen ist das nicht zu erwarten, sondern was ich dann im Untergegenzug da deutlich machen wollte, verteidigt wurden die Hijras, ja, von der patriarchalen Dorfbevölkerung. Ja? Und das ist doch mal ein Beispiel, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen differenzierter soll, rangehen soll als Kulturrassistinnen wie Necla Kelek, für die alles eins ist. Islam, Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung oder ist egal, ja. Für die ist alles eins, und das ist eine fremde archaische Kultur und die stellt eine Bedrohung dar. Und dieser Diskurs, der schließt Solidarität aus. Sondern der läuft darauf hinaus, sozusagen Repressionswerkzeuge zu fordern, um solche Leute draußen zu halten aus der deutschen Gesellschaft. Und gut, also das war halt eine Polemik. Und jetzt zu dir kurz, wegen Aggressivität von migrantischen Jugendlichen und so weiter. Also ich würde mal sagen, also gibt es da irgendwelche, also das ist doch einfach auch ein Eindruck, der da permanent vermittelt wird, ja, aber sozusagen, gibt es da irgendwelche statistischen, also ich weiß nicht, das kann man konstruieren, ja, man kann einfach jeden Einzelfall, den es gibt, aufzeichnen und eine lange Reihe aufmachen, um dann daraus ein Feindbild zu basteln. Und selbst wenn es so ist, also das hat aber, da gibt es noch ganz viele Faktoren, zum Beispiel Unterschichtenmännlichkeit, ja, soziale Armut, was weiß ich sozusagen, ja, aber auch Arbeitslosigkeit zum Beispiel, Leute, die arbeiten, die hängen nicht auf der Straße rum und hauen anderen aufs Maul. Und zwar allein schon dafür, deswegen, weil sie dafür keine Zeit haben. Das sind solche einfachen Faktoren. Ja, nee, ist so. Ja, also es sind ganz, ich wollte nur sagen, es sind ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich finde sozusagen, wie das dann immer in so einen Beschuldigungsdiskurs mündet, das finde ich eigentlich relativ fatal. Und ich bezweifle hochgradig, dass es irgendetwas mit dem Islamismus zu tun hat. Und als Beleg dafür nehme ich mal den Hamburger Verfassungsschutz, ja, der sämtliche Hamburger Moscheen überwacht und herausgefunden hat, dass Homophobie keine diskursive Bedeutung hat im islamistischen Milieu. Selbst in der größten islamistischen Organisation, nämlich Milli Görüş in Deutschland, spielt Homophobie keine Rolle. Das ist ein für Islamisten ist es ein absolutes Nebenthema. Und das ist genauso wie dieser Jörg Fischer oder wie der heißt, der vor kurzem behauptet hätte, es gäbe homophobe islamistische Rapmusik. Ja, hat da einen ganzen Artikel drüber geschrieben über etwas, was es gar nicht gibt. Homophobe islamistische Rapmusik gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Es gibt noch nicht mal islamistische Rapmusik. Also, oder beziehungsweise den einzigen Rapsänger mit der islamische Texte singt, den ich kenne, ist Amar oder wie er heißt, ja. Und der hat auch, da ist aber keine homophobe Liedzeile drin. Nee, es gibt Rapmusik, die homophob ist, aber das ist keine islamistische Rapmusik. Also, bitte ganz ruhig bleiben. Es gibt die Möglichkeit zur Erwiderung. Da wir jetzt aber sowieso hier gerade die ganze Zeit über das Patriarchat sprechen und da ja auch immer Sprechweisen mit zusammenhängen, nehme ich jetzt die Person dran, die noch auf der Redeliste steht, die noch nichts gesagt hat. Die ganzen GBG-Mitglieder und so weiter ruhig bleiben. Ihr kommt direkt gleich dran. Genauso hier auch alle anderen. So, jetzt hier hinten. Ich dachte, ich versuch's mal als Frau. War ich nicht da. Mich würde einfach interessieren, was zur lesbischer Kultur, was da, ob du da was zu sagen kannst, ob du dazu was weißt. Weil das gehört mit zu einer Gegenströmung der Heteronormativität. Also es gibt nicht nur eine männliche, sondern auch noch eine weibliche Seite. Dann wäre der Jan. Ich habe noch mal zwei Fragen zu deinen Argumenten. Das erste, wir haben jetzt sehr viel auch über Homosexualität, Islam beziehungsweise islamischer Kulturkreis, wie auch immer, auch ein komplizierter Begriff, ich gebe es dazu, vielleicht unpraktisch jetzt gerade gewählt. Aber vielleicht noch mal zurück auf die Frauenfeindlichkeit, wo du ja auf das Beispiel mit den Schulen eingegangen bist, dass dort sich ja anhand dieser Nachfrage von dem Journalisten die patriarchalen Strukturen nicht belegen lassen haben. Ohne jetzt auf formale Statistikerhebungsschwierigkeiten mal einzugehen, zumindest wenn man sich zum Beispiel mit Strukturen wie dem Bundesausschuss Multikulturelle Angelegenheiten in der GEW beschäftigt, zum Beispiel in der Lehrergewerkschaft ja größtenteils, wo die halt sich schon mit solchen Problemen beschäftigen. Diese Probleme aber, glaube ich, nicht immer gleich bis zu staatlichen Schulämtern, bis auf Landesebenen zumindest hochentwickeln. Also ich glaube, da finden solche Prozesse dann auch häufig an Schulen statt, direkt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich die perfekte Gegenstatistik dazu habe, aber ich glaube, da kann man sich noch mehr um die Ohren hauen. Und ich glaube, das Problem ist da ziemlich einfach abgehandelt, wenn man sagt, ich frage einfach auf der höchsten Ebene nach und da ist es nicht angekommen. Also gibt es dieses Problem gar nicht mit irgendwie Eltern, die zum Beispiel aus dem Sexualkundeunterricht vielleicht ihre Kinder auch einfach per Entschuldigung, sage ich mal, befreien indirekt. Das zweite Argument, was du jetzt mehrfach angeführt hast, ist die homoerotische Literatur. Und da wollte ich nur sagen, die gibt es ja in Europa nun mal auch. Und du sagst, es gibt keine homoerotische Literatur, angefangen in der Antike bis in die Neuzeit. Ja, die Antike, ich meine, da muss ich schon sagen. Ich sage extra bis fortgesetzt, ja auch in die Neuzeit. Negierst du komplett, sagst du, findet es nicht statt. Es gibt eine Freundschaftsliteratur, die aber im 18. Jahrhundert endet. Okay, also ich wollte diese Frage einfach nicht stellen. Okay, dann jetzt da hinten. Da hinten ist GWG Weißes Hemd. Sorry. Ja, ja. Ich habe jetzt den Namen nicht. Ja. Ich wollte mal auf deine Solidarität zu sprechen kommen, denn die scheint bei dir ja sehr flach auszufallen. Denn bei dir lief das ja darauf hinaus, dass derjenige, der schwul ist oder auch wie auch immer auffällt in den islamischen Ländern, von dir keine Solidarität erfährt, weil wenn er nämlich gehängt wird, er ja ein Selbstmörder ist. Das hast du mehr oder weniger eine genauso. Was? Ein Selbstmörder. Du hast gesagt, dass das... Nee. Also, die Aussage von dir lief wie folgt. Die Scharia ist deiner Meinung nach nicht praktikabel und weil sie nicht praktikabel ist, kommt derjenige, der da verurteilt wird, schwul zu sein, kann gar nicht verurteilt werden, weil die von der Scharia verlangten Beweise nicht praktikabel sind, also nicht erbracht werden können. Und aufgrund dessen, wenn sie erbracht werden, muss es quasi zu einer Selbstbezichtigung kommen, also kann es nur bei demjenigen erbracht werden, der quasi einen Selbstmord begehen will. So hast du es gesagt. Ja. Und das ist eine, also sagst du mehr oder weniger jeder derer, all die, die in islamischen Ländern umgebracht werden, haben eigentlich Selbstmord begangen. Und ich meine, also das ist, glaube ich, die allerschärfste Form, wie man überhaupt Solidarität entziehen kann, indem man einfach sagt, das war eigentlich Selbstmord. Das andere, was du eigentlich, glaube ich, hier machst, läuft darauf hinaus, dass du zum Beispiel im Grunde genommen das Gegenteil dessen machst, was die Islamisten machen. Die Islamisten sagen, sie sind die Alleinvertreter aller Muslime in Deutschland. Und Muslime sind alle die Leute, die aus den islamischen Ländern kommen. Du machst es genau umgekehrt, du sagst, alle Migranten sind Moslems. Darauf lief deine ganzen statistischen Beweise hinaus, du hast alle Migranten unter Moslems subsumiert. Und das ist natürlich eine Unlauterbarkeit. Und so kann man natürlich empirisches Material auch für sich benutzen. Aber es ist natürlich eine Lüge mit empirischem Material. Das läuft auch darauf hinaus, dass du das einzige Mal, wo eine Kritik an empirischem Material geäußert worden ist, nämlich an den von Keynes, du gesagt hättest, dass das, also da wurde auf die Methode von Keynes anscheinend wurde da kritisiert, da hast du aber keine methodischen Argumente dagegen gebracht. Welche habe ich jetzt nicht? Nicht Keynes, wie heißt er noch, der Bienenforscher? Kinsey. Wespenforscher, danke. Da hast du gesagt, dass eben es ging ja darum, Verkehr oder die Kontakte, die Jugendliche miteinander, also gleichgeschlechtlichen Kontakte, die Jugendliche miteinander in ihrer Jugend hatten, dass da eben ein viel höheres Ergebnis in den 70er Jahren, als er forschte, oder 60er Jahren, als er forschte, herausgekommen wären als heute und dass das aber die heutigen Forscher das auf die methodischen Probleme zurückgeführt haben und das im Grunde genommen, also das damals schon anders war. Das nur zu deiner Methodenkritik von empirischem Material, was grundsätzlich kritisiert werden oder erstmal hinterfragt werden mussten, wie sowas eigentlich zustande kommt. Aber wie gesagt, das war nur im Zusammenhang mit den Migranten und den Moslems, die du da angeführt hast, zu verstehen. Und im Grunde genommen, der ganze Trick meiner Meinung nach läuft bei dir darauf hinaus, dass du einerseits den Islam als schwulenfreundlich darstellst und damit eben auf diese Gedichte von damals rekurrierst. Ja, dass damals gab es tolle Gedichte und das war alles ganz toll damals und heute ist es nicht so und das wäre durch die Moderne gekommen. Das hast du gerade gesagt, das wäre durch die Reaktion, die heute auf, sozusagen auf diese Heteronomisierungsprozesse dort stattgefunden hätten, würde das jetzt heute als Reaktion darauf, würde jetzt diese Gewalt da forciert werden. Das läuft auch darauf hinaus, dass du selber die Moderne dem Westen zusprichst und eben quasi den Islam, die Vergangenheit gegen die Gegenwart ausspielst. Und das ist eben, wie gesagt, das ist unlauter, weil du nicht die Vergangenheit gegen die Gegenwart, weil der Islam heute ist nicht der Islam von vor 2000 Jahren. Das ist eine Banalität, die du hier uns als Ei des Kolumbus verkaufen willst. Das ist peinlich. Ja, das dazu. Okay, darf ich darauf antworten? Also das mit der Scharia und den Selbstmördern, ich habe davon irgendwie auch nicht vom Iran gesprochen, weil ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel, ja, über den Iran und sozusagen über dieses Urteil der zwei Jugendlichen, die gehängt wurden. Und die wurden gehängt aufgrund einer, also man kann das nur mutmaßen, weil man natürlich keine Gerichtsakten oder sowas irgendwie da hat, aber aufgrund einer kriminaltechnischen Untersuchung, ja, wo im Analbereich sozusagen Spuren von Sperma festgestellt wurden. So. Also das ist so, wie man das rekonstruieren kann, wie solche Urteile da möglich sind. Aber davon abgesehen ist auch im Iran so, dass da Urteile gefällt werden, wo da den Leuten alles Mögliche unterstellt wird, dass sie Ehebrecher, Spione, was weiß ich, Straßenräuber, Diebe, alles sozusagen in einem Urteil, um jemanden fertig zu machen, sozusagen. Ja. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt der Iran in irgendeiner Weise ein Rechtsstaat wäre. Trotzdem glaube ich, dass gerade Iran auch ein gutes Beispiel Beispiel ist, dass die Scharia für das Regime eigentlich ein relativ untaugliches Mittel ist, um Verfolgung auszuüben. Und der Schwerpunkt der Verfolgung im Iran wird nicht über die Scharia ausgeübt, sondern der wird durch Schlägermilizen ausgeübt, ja, die sozusagen auch zum Beispiel Leute, die sich im Internet verabreden, ja, denen auflauern, die zusammenschlagen. Das, oder die, wenn da schwule Privatpartys stattfinden, die da mit einer Razzia reinrennen und dann die Leute verhaften und verprügeln. Ja? So läuft die Repression im Iran tatsächlich ab. Und es gab auch eine Zeit, zwischen 1979 und 1983, da wurden ja auch massenweise einfach Leute erschossen, wegen dem Vorwurf von Homosexualität. Das hat aber auch wiederum, es waren keine Scharia-Prozesse, sondern da wurden Urteile innerhalb von Sekunden gefällt. Ja. Und wovon ich gesprochen habe, ist sozusagen die klassische Rechtspraxis. Ich habe nicht vom Iran gesprochen und ich habe auch nicht von diesen Jugendlichen gesprochen. Und ich, wie gesagt, diese, was es mit dem Iran auf sich hat, was da vorgeht und so weiter, dem habe ich ein ganzes Kapitel gewidmet. Und ich bin natürlich, also das ist eine ganz klare, ich beziehe ganz klar Position gegen den Islamismus und wir verteidigen ihn in keiner Weise. Nur bin ich schon der Ansicht, dass man das nicht als archaisches Phänomen darstellen kann. Das zum einen. Ja, mit der Methodenkrieg, ich weiß nicht, ob sich jetzt das lohnt, darauf einzugehen. Kinsey war in den 40er Jahren und die Studie mit den zwischen 1970 und 1990, das war eine Wiederholungsbefragung der Hamburger Uniklinik, des Instituts für Sexualforschung, und die haben exakt die gleiche Befragung 20 Jahre später wiederholt. Und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass in 1970 18% der Jugendlichen gleichgeschlechtliche Sexualkontakte zugaben und 1990, das waren das dann nur noch 2%. Und das war dieselbe Methodik, das war dieselben Fragen, und zwar dieselbe durchführende Institut. Ja? Nee, das war jetzt nochmal ein anderer Punkt, den du... Ja, also ich würde halt sagen... mir ging es jetzt darum, sozusagen, warum ich jetzt Migrantinnen und Moslems, das ist, kann man, das finde ich auch richtig, darauf hinzuweisen, sozusagen, dass nicht alle Migrantinnen und Moslems sind, aber in dem Diskurs, der zum Beispiel vom LSVD geführt wird, sind alle Migrantinnen und Moslems. Und zwar, und das ist ganz interessant, bis 2001 waren es Ausländer und dann wurden die reetikettiert als Muslime. Da hat man dann plötzlich nach dem 11. September die ganzen ausländerfeindlichen Diskurse, der LSVD war, hat nämlich schon vor 2001 oder das schwule Überfalltelefon ausländerfeindliche Diskurse geführt, und seit 2001 wurden die dann reetikettiert als islamkritische Diskurse. Und das mit dem allerselben Inhalt. Und das finde ich auch ein interessantes Phänomen in der deutschen, also in der deutschen Öffentlichkeit, dass Rassismus jetzt als Islamkritik reetikettiert wird und sozusagen, was früher sozusagen die Probleme waren, die Ausländer gemacht haben, sind jetzt die Probleme, die die Muslime machen. Und was das für Folgen hat für das Selbstverständnis von Migrantinnen, glaube ich schon, dass das letztendlich dazu führt, dass sich sozusagen auch immer mehr Migrantinnen zu dieser muslimischen Identität, also dass sie das internalisieren, diesen Vorwurf, ihr seid Muslime und deshalb verhaltet ihr euch so. Also ich glaube, dass das zu einer Reethnisierung führen wird, diese Zuschreibungspraxen führen, also diese Zuschreibungspraxen, das sind die Muslime, führt auch zu einer Reethnisierung als Muslime sozusagen. Ja. Ach so, ja genau, das war noch dein Punkt. Ich wollte klar machen, dass Homophobie kein archaisches oder vormodernes Verhältnis ist, sondern ein modernes Verhältnis, das sozusagen aus Europa Eingang in die islamische Welt gefunden hat. Und dass es heute anders ist, ist klar. Das habe ich also überhaupt nicht bestritten, dass es heute eine massive Repression gibt, dass es auch eine Tendenz zur Heteronormalisierung gibt, die aber noch nicht so ausgeprägt ist, zumindest wie in Deutschland. Das stimmt alles. Das stimmt, das habe ich auch nicht bestritten. Mein Argument war, da wird etwas archaisiert als Teil, als essentieller Bestandteil einer unveränderlichen, statischen, geschichtslosen Kultur. ja, die sich nicht verändern kann und so weiter. Und dadurch wird sozusagen Homophobie nicht mal als modernes Gesellschaftsverhältnis begriffen und es wird eigentlich auch dadurch der Kritik entzogen. Dass man sagt, es ist nur noch ein Relikt der Vergangenheit und diese Vergangenheit wird von den Muslimen repräsentiert. Und das führt auch dazu, dass Homophobie hier in der deutschen Mehrheitsgesellschaft auch nicht mehr kritisierbar ist. Weil das sind alles nur noch rückständige Ansichten, die sowieso kein normaler Mensch mehr vertritt. Entschuldigung, war das noch eine Meldung eben gerade von dir? Also vielleicht... War das gerade noch eine Meldung von dir? Ach so, ja, Entschuldigung. Also in meinem Buch kläre ich das, also dass ich mich auf mannmännliche Sexualität und Liebe beschränke und zwar aus einem einfachen Grund. Man kennt es ja aus sozusagen aus der Kritik des lesbischen Feminismus, dass der Umgang mit lesbischer Sexualität oder mit Sexualität zwischen Frauen eigentlich totschweigen ist. Und das ist sozusagen, und da kann man sagen, da trifft er natürlich auch zu, dass auch der Islam, genau wie Europa, eine patriarchale Gesellschaft war. Und man findet total wenig Quellen zu weiblicher Liebe und Sexualität. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, erstens, dass die Literatur rein von Männern geschrieben wurde und Frauen hatten keinen Zugang zur Schrift und dass das auch ignoriert wurde. Und man kann keine Schlüsse e silencio ziehen, ja? Also Schlüsse aus dem Nichtvorhandensein von Quellen, aus dem Schweigen. Und deswegen finde ich es total schwierig, da eine theoretische Konstruktion aufzubauen. Und in Europa war es interessanterweise so, dass es auch ein totales Schweigen gab bis zum 18. Jahrhundert, als plötzlich Frauen selber Literatur produziert haben und plötzlich gibt es entstand ein Diskurs über weibliche romantische Freundschaft zum Beispiel, ja. Und den hat es aber vorher einfach nicht gegeben, der war nicht sichtbar, weil Frauen keinen Zugang zur Schrift hatten und Männer dieses Thema ausgegrenzt haben. Und ich finde das total schwierig. Ich würde halt empfehlen, dass man dieses Thema eigentlich gesondert, ja, sozusagen untersuchen muss, weil man kann das nicht als Anhängsel sozusagen da dranhängen. Das hätte ich vielleicht auch einleitend sagen müssen, dass meine ganzen Aussagen eigentlich nichtig sind, wenn es um weibliche Sexualität geht, weil man dann mit einer ganz eigenen Methodik, mit einer ganz eigenen Denken da nochmal rangehen muss. Und das muss jemand anders leisten. Also das kann ich einfach nicht, weil ich, ja. Ja, da kann ich vielleicht gerade dran anknüpfen. Also ich denke schon, dass man Schlüsse aus der Stille ziehen kann. Nämlich zum Beispiel, hast du ja auch gesagt, das ist ja eine strukturelle Diskriminierung, wenn also die Hälfte der Menschheit mehr oder weniger über Jahrhunderte sprachlos oder schriftlos bleibt. Und das hat natürlich auch was mit der Religion zu tun, sowohl im christlichen Abendland als auch im islamischen Kulturbereich, dass Frauen eben nicht als sexuelle Wesen vorkommen. Frauen haben keine Sexualität, von daher ist dann die lesbische Liebe eben auch irrelevant, weil es gibt die einfach nicht. Ne? Aber das ist ja kein Zeichen von Emanzipation, sondern eben ein Zeichen von Unterdrückung. Den Schluss kann man aus der Stille schon ziehen. Und vielleicht hätten wir eben noch ein bisschen differenzierter diskutieren können, wenn man auch jetzt sich bei der Debatte über die Wirklichkeiten in den islamischen Ländern nicht nur auf die Scharia konzentriert, sondern auf die gesamte Lebenswirklichkeit. Und die hat natürlich schon auch, wenn sie nicht durch die Scharia, also wenn zum Beispiel schwule Handlungen nicht durch die Scharia verfolgt werden, trotzdem auch, wie gesagt, was mit dem Islam zu tun, weil das eben diese ganze Sexualmoral umfasst und die drückt sich dadurch aus, also diese Sexualmoral drückt sich eben auch im Alltag aus, dadurch, dass eben, wenn das bekannt wird, dass jemand schwul ist, kann er auch ermordet werden von Familienmitgliedern. Das ist natürlich dann keine Scharia, ne? Aber es ist auf dem Hintergrund, auf der Folie einer islamischen Gesellschaft passiert. Und genauso die... Du redest jetzt von dem Fall in der Türkei. Ja, zum Beispiel, der im Juli jetzt ist, ermordet wurde ich von seinen Familienmitgliedern. Ich finde, dass das Islam ist, das musst du doch erstmal beweisen. Ja, ich denke, also das Problem ist, diese Sexualfeindlichkeit insgesamt, deswegen braucht man dann auch gar nicht mehr gesondert immer auszuschildern, also zum Beispiel in Predigten hier von Imamen, muss nicht gesagt werden, die Ungläubigen sind schwul, sondern es heißt, die Ungläubigen sind sexuell libertinär. Ich habe mal mit einem Studenten in der Türkei diskutiert, ein Fundamentalist, der hat behauptet, hier ficken sie auf der Straße. Ne? Das kam bei ihm, das haben die Imame ihm erzählt. Er war fest davon überzeugt, dass das hier massenweise vorkommt, weil mal eine Aktion war in den 80ern gegen Strauß, in den frühen 80ern, wo der Strauß dann gesagt hat, dass die benehmen sich wie die Schweine. Das war so eine Aktion von Studenten. Die haben irgendwie Geschlechtsverkehr mal gemacht im öffentlichen Raum und dann im islamischen Raum wurde das massenweise kolportiert, die Ungläubigen. Ne? Und das sind die Bilder. Also es geht immer darum, der moderne Westen, der erzieht zur sexuellen Libertinage, zur Unzucht, zur Zügellosigkeit. Das ist ein gesamtes Konstrukt und da braucht man gar nicht mehr die besondere Spitze gegen die Homosexualität, sondern es geht insgesamt gegen die Sexualität, gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Soll ich darauf gleich antworten oder... Wir können es auch sammeln. Also zum Thema Patriarchalität und Religion würde ich halt sagen, wie viele nicht patriarchale Gesellschaften gibt es denn? Also Patriarchalität ist nahe daran, eine kulturelle Universalie zu sein, ja? Wenn man das mal so krass ausdrückt, weil die Gegenbeispiele von nicht patriarchalen Gesellschaften, die gibt es natürlich, aber die sind sehr gering an der Zahl, ja. Und du hast in der Antike dieselbe Frauenverachtung, wie du sie im christlichen Europa hast. Thomas von Aquin, der sagt, die Frau ist ein Missgeschick der Natur, ja. Thomas von Aquin sagt über die Frau, eine Frau wird dann geboren, wenn der männliche Samen beschädigt ist, ja, oder wenn ein feuchter Südwind weht, weil normalerweise kommt aus einem Samen sozusagen etwas Perfektes wie in seiner Männlichkeit heraus. Sozusagen diese Frauenverachtung hast du auch aber in der Antike. Und da hast du gar nichts mit dieser christlichen oder abrahamitischen Religion. Deswegen finde ich sozusagen diesen logischen Zusammenhang, den du aufmachst zwischen Religion und Patriarchalität, fragwürdig. Ja? Und die Gesellschaft vor dem Islam war auch patriarchal sozusagen. Ja? Da hat der Islam gar nichts Neues gebracht. Ja, hat er, ja. Und das ist ja wohl relativ klar, dass diese Werte sozusagen dann in die Religion eindringen. Du hast es genauso in der... Ja, aber was soll das? Also ich meine, dadurch ist die Gesellschaft nicht patriarchaler geworden. Also, das ist das eine. Und das mit dem sexuellen Libertinage, das wäre nochmal ein eigener Diskurs wert sozusagen, ja. Das ist, finde ich, nämlich auch ganz interessant, weil dieser Vorwurf der sexuellen Ausschweifung, der wurde bis zum 19. Jahrhundert gegen die islamische Welt gebraucht. Und wurde dann sozusagen, wird heute sozusagen von den Islamisten gegen den Westen gebraucht. Das stimmt, ja. Das ist aber eine ziemlich interessante und verrückte Umkehrung. Und auch da sollte man sich fragen, ob man diese Sexualfeindlichkeit traditionalisieren könnte. Du hast recht, dass zum Beispiel außerehelicher Geschlechtsverkehr unter Strafe steht. Das heißt, das ist aber noch nicht kein Beweis, dass Sexualität, wie zum Beispiel im Christentum, als etwas Schmutziges, als etwas Animalisches und sowas dargestellt worden wäre, sondern du hast da, die Zitate habe ich jetzt nicht da, also das Mohammed ist sogar als religiöse Pflichterfüllung sozusagen, oder also eine eigentlich sogar ein sehr positives Verständnis zu Fleischlichkeit. Und zwar, das hat was damit zu tun, ja, lass mal kurz sagen, das hat etwas damit zu tun, im Christentum gibt es einen Dualismus zwischen Geist und Körper, ja, zwischen dem Fleischlichen und dem Spirituellen. Und genau diesen Dualismus gibt es im Islam nicht. Es gibt Verbote gegen spezifische Praktiken, aber es gibt nicht diesen Dualismus zwischen den schmutzigen Begierden des Fleisches und der reinen spirituellen Liebe. Diese Vorstellung gibt es nicht. Okay. Ja, also bevor ich zu meinen zwei, drei Punkten komme, fällt mir nur noch die Geschichte jetzt gerade ein mit Mohammed, weil du gerade Mohammed sagst und die Minderjährige, die einmal die Geschichte mit der FPÖ-Frau, der Winter und dann die Geschichte, die jetzt gerade mit dem Random House-Buch ist, das zurückgezogen worden ist und jetzt im deutschen Verlag rauskommt. Da gibt es ja immer die Randmeldung jetzt in der Zeitung, wo Salman Rushdie aufgefordert hat, das Buch unbedingt zu drucken. Das zu nur also angeschnitten. Was ich noch ergänzen wollte, war einmal halt der LSVD, das ja früher noch nur Schwulenverband, damals ja nach der Neue Wache-Einweihung, wo wir da deutsche Täter sind, keine Opfer gegen die Gleimacherei protestiert haben. Die erste Organisation war, die dort ihre Grenzen niedergelegt hat. Also die sind ja schon seit eh und je für jeden emanzipatorischen Menschen unten durch. Was ich interessant finde, würde ich mal wissen gerne, weil du gesagt hast, Rassismus als Islamkritik reetikiert. Also Political Incorrect, Grüne Pest, Düsseldorf Block, Pax Europa, Ulf Kotto und Co. sehe ich nicht als Islamkritiker, obwohl in ihren Blogs auch interessante Sachen drin sind, die auch frei sind von dem üblichen Rassismus. Es sind einfach junge Freiheit Leute, die haben eigentlich Gegengift, die haben die Gotia verlinkt, die sind mit Eigentümlich frei verlinkt. Das sind Klerikalfaschisten, nenne ich sie manchmal. Das sind ganz klar Rassisten, ja. Aber es gibt auch jenseits davon eine Islamkritik, würde ich mal sagen. Bei dir kam dann nur, Rassismus wird als Islamkritik etikettiert und damit hast du pauschal jegliche Islamkritik. Nee, hab ich nicht. Das war... Hast du nicht gut? Dann nein, ich finde, man kann jede Religion kritisieren und sollte das auch tun. Man sollte auch den Islam kritisieren. Nur was ich ja als Argument bringe, ist sozusagen, dass diese Kritik kulturalisiert wird und dass sie mit Konstruktionen von geschichtslosen Kulturen, homogenen Einheiten arbeitet und genau da wird es kulturrassistisch sozusagen. Ne? Kategorien aufgemacht, die eben rassistische Kategorien sind. Nicht jede Kritik am Islam ist um Gottes Willen rassistisch, sondern und das würde ich ja auch sogar empfehlen, jede Religion zu kritisieren. Dann sag aber nicht um Gottes Willen. Aber gut. Als letztes jetzt noch wollte ich nur mal noch darauf eingehen, weil du ja Jörg polemisch abgewatscht hast. Nur mal so, also jetzt am Montag beginnt ja wieder die Sommeruni das Zentrum für Antisemitismusforschung. Ich hoffe nicht, dass diesmal wieder Stefan Lux von der NPD, der Schulungsleiter, da 3 Tage in der ersten Reihe sitzt, weil er brav Eintritt gezahlt hat. Jedenfalls, da gibt es, entweder war es da oder bei einem dieser vielen Vorträge bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, Seminare zum Thema Antisemitismus oder Islamismus. Diverse Vorträge findet man auch wieder auf der Webseite von der Brandenburger Bundeszentrale für politische Bildung. Also mir fällt ein Assad, den du ja eben angenannt hattest, als Marokkaner, der in Kreuzberg lebt und seinen islamischen Hip-Hop auf Deutsch macht. Skarabeus wird da auch in den Referaten wunderbar vorgetragen. Das ist so Hisbollah-mäßig, wir sind die armen Opfer und so weiter. Geht es da um Schwule? Dann hast du Wahrheit. Was? Geht es um Schwule? Also gut. Dann hast du Wahrheit. Gibt es da um Schwule? Weil in der Musik, das würde mich interessieren. Du hast vorhin das so weit ausgeweitet danach, dass dir generell kein islamischer Hip-Hop bekannt wäre. Wahrheit aus Frankfurt. Das geht ja so weit, ich bin jetzt fertig, das geht ja so weit, ich kann nur noch empfehlen, einfach mal Kalaschnikow und Warriors of the Hezbollah zu googeln. Das ist eine Punkband aus Portugal, das ist Hardcore-Hezbollah-Punk. Also man, es gibt diese Scheiße, man muss sie einfach auch nur zur Kenntnis nehmen und nicht sagen, das ist alles erfunden, hat natürlich der Jörg aus der Tasche geleiert. Das hat er nicht erfunden, glaube ich nicht. Er hat es als Massenphänomen dargestellt und dann sozusagen das als etwas, was Homophobie von migrantischen Jugendlichen erkläre. Und selbst wenn du jetzt islamische oder islamistische Hip-Hop-Bands oder was weiß ich oder Rap-Musik aufzählst, habe ich noch nie von islamistischem homophoben Rap gehört. Noch nie. Und ich verfolge das eigentlich, was da publiziert wird. Ja, dann wollte ich jetzt noch mal kurz auf deine Scharia noch mal ein, weil du verteidigst hier anscheinend bis aufs Blut. Kannst du mal kurz stoppen? Ich habe hier noch jemanden auf der Liste. Eine kryptische Umschreibung, Frankfurter mit Zopf. Fühlt sich da jemand angesprochen? Achso, du bist damit weg, oder was? Wollte ich nur erklären, dann danke. Frankfurt ist ein Konstrukt. Also noch eine Information, die nächste Veranstaltung beginnt in wenigen Minuten. Ich weiß nicht, wenn ihr hier noch weiter diskutieren wollt, können wir das noch ein bisschen länger ziehen. Ich weiß nicht, wie die Stimmung ist oder so. Oder? Also ich würde jetzt auch gerne mal eine rauchen gehen. Und ja, sorry. Nur ganz kurz zu der Scharia nochmal. Natürlich kann man mit der Scharia keinen Gerichtsprozess vollziehen. Das ist auch vollkommen klar, dass die Argumente, die du hast gerade gesagt, der Iran ist kein rechtsstaatlicher Staat und die Scharia würde dort nicht angeführt werden, die würde mit anderen Mitteln das vollziehen. Diese Gewaltausübung. Jetzt habe ich akustisch nicht verstanden. Diese Gewaltausübung würde nicht mit der Scharia begründet werden und der Iran wäre kein Rechtsstaat. Und du hast trotzdem vorhin angeführt, dass der Iran die Scharia als Rechtsquelle angeführt hat. Und ich meine, das sind ja offensichtlich Widersprüche. Und offensichtlich kann der Iran mit der Scharia tatsächlich keinen ordentlichen Gerichtsprozess vollziehen. Ja? Doch, natürlich kann man das. Man kann, es ist nur schwer, darüber eine Massenverfolgung von Homosexuellen durchzuführen. Und deswegen habe ich gesagt, es werden natürlich auch wie diese zwei jugendlichen Leute hingerichtet mit dem Mittel der Scharia, aber sozusagen die Massenverfolgung im Iran, die findet durch Schlägermilizen statt. Und das hat auch mit dem Islam, deiner Meinung nach, hoffentlich nichts zu tun. Das ist ja der Punkt. Das hat was mit dem Islamismus zu tun. Ah, das sind doch. Das hat was mit dem Islamismus zu tun. Aber der Islamismus hat mit dem Islam nichts zu tun. Der Islamismus hat natürlich was mit dem Islam zu tun, ja. Okay, aber die Frage ist, was er damit zu tun hat, das müsste man nämlich genauer sich anschauen. Ah ja, aha. Naja, also wie gesagt, diese Argumentation, irgendwie der Iran hätte die Scharia als Rechtsquelle, wäre kein Rechtsstaat, aber die Scharia selber wäre im Grunde genommen eine feine Sache, mit der man einen Rechtsprozess vollziehen kann. Ich habe nicht gesagt, dass es eine feine Sache ist. Ich habe einfach mal bestimmte Tatsachen dargestellt. Du hast gesagt, nee. mit der Scharia könnte man keinen Schwulen der Schwulität... Das heißt Scharia übrigens. Ja, sag mal, bist du hier indirekt in Redeleitung, oder was? Also die Diskussion hier vorne. Nein, auf jeden Fall kann man mit der Schari offensichtlich keinen Schwulen des Aktes überführen und deswegen scheint er ja nur, wenn er Selbstmörder ist. Nicht? Und das ist ja im Grunde genommen, deswegen ist die Schari ja deiner Meinung nach ja offensichtlich doch eine ganz feine Angelegenheit. Also. Das ist ein persönliches Statement. Ich glaube, wir schließen das jetzt hier. Weil ich das Ziel auch wieder zu extra geraten.